Ich zittere am ganzen Leib. In den, wie Robert Wyatt nannte, Vereinigten Staaten von Amnesia wird heute gewählt. Ach was, solche Zitate genau. Kennst du. Und ich nehme an, dass... Ja, logisch. Ja. Aber du kennst Robert Wyatt nicht, oder? Robert Wyatt ist einer meiner unbekanntesten Menschen, ja. Der ist super. Aha. So, und du wirst uns jetzt wahrscheinlich gleich sagen, dass in Amerika gewählt wird. Das weiß ich noch nicht. Ich habe den Text noch nicht so richtig durchgelesen. Gut. Okay, dann will ich, dann zieh ich jetzt hier die Musik runter und will dir die Gelegenheit geben, irgendwie höchste Aktualität zu simulieren. Dankeschön. Los jetzt. Fritz, aktuell. Bei der diesjährigen, warte mal, fehlt da noch was? Ach ja. Bei der diesjährigen US-Wahl hat es offenbar die höchste Wahlbeteiligung seit 40 Jahren gegeben. Bis zu 120 Millionen Menschen wollten ihre Stimme abgeben. Das ist eine Quote von etwa 60% der Wahlberechtigten. Vor 4 Jahren lag die Wahlbeteiligung noch bei etwa 51%. US-Reporter Carsten Schmiester sagte im Fritz-Interview, wann mit ersten Prognosen zu rechnen ist. Es gibt noch überhaupt nichts Genaueres. Das wird auch leider sehr, sehr lange dauern. Im Moment sind beide noch Kerry und Bush gleich auf, etwa bei 48-49%. So eng aneinander, dass kein Wahlforscher wirklich seriös sagen kann, das bringt irgendwas. Das ist innerhalb dieser Irrtumsschwelle. Wenn wir viel Glück haben und alles geht deutlicher als erwartet, dann rechnen wir eigentlich nach 3 Uhr deutscher Zeit etwa nachts mit einem ersten verlässlichen Trend. Mehr Infos, um nicht zu sagen alle Infos zur US-Wahl, hört ihr hier wieder im Fritz-Info um 22:30. Ich bin fertig. Habe ich da anti-amerikanische Untertöne bei dir rausgehört, Gerhard? Ich weiß es nicht. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Mr. Speaker, the President of the United States. Mr. Speaker, members of Congress, Mom and Dad, last month a girl in Lincoln, Rhode Island sent me a letter. It began, Dear George W. Bush, if there's anything you know, please send me a letter. P.S. Kiss my ass, Dick is a killer. It began the end of June in the Casablanca. Vice President Cheney, he showed the way. Terrified and innocent, the desire growing stronger, submitting to the whim of one brutal man. I feel free, I feel free, I feel free, I feel free. Dick is a killer. I feel free. Last August the 11th, on the deck of a carrier in the Pacific, I gave to you my complete commitment, and it is right. I love you, and I do not want to lose you. My purposes are just and true. Activity is increasing, and Dick is on the rise. By executive order, we're on the manhunt aboard the Starship Enterprise. The once all-powerful ruler of Iraq was found in a hole. President Clinton fucked it. True. President Clinton fucked it. And farmers felt the sorrow. Yes, farmers felt the sorrow. I feel free. Farmers felt the sorrow, and one reason is clear. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick. Fuck yourself. Kiss my ass. And I want you. It's difficult to talk about. And I want you, because you set me free. And I want you. And I want you, and I want you, just as surely as Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick. Dick, suck my dick, fuck my ass. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Fuck yourself. Kiss my ass. I believe that God made me a woman. I feel it in my heart, and this bitch's voice must be heard. A sex change is the only certain way to preserve the sanctity of marriage. We are living in historic times. We are living in a time of great change. Our leadership and resolve can light the way for others. And having come this far, and in the unfolding of the years, this country has a new friend called Shirley W. Bush. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. Dick is a killer. May God continue to bless America. Word. I feel free. I feel free. I feel free. I feel free. Dick is a killer. I feel free. So. Die Stimme kennt man. Was machen wir heute, oder? Der Song stammt von The Party Party. Dick ist der Killer. Ein begnadetes Wortspiel. Dick Cheney und das, was man sonst so als, sag mal, Dick ist der Killer bezeichnet. Naja, gut, sind gemeint. Kinder. Da wählen die Amis. Und schon hier heller Alarm überall. Aktualität wird simuliert. Wir haben nach Washington geschaltet. Was ist los? Ja, so direkt was genau kann man nicht sagen. Aber vielleicht in einer Viertelstunde kann man wieder noch ein bisschen auf eine spezifische Weise irgendwie weiterhin ungenau sein. Was machen wir heute hier? Naja, wir telefonieren wie immer rum, oder? Telefonnummer kennt er ja. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, was wir eigentlich machen sollen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Aber einen Diskussionsvorschlag hätte ich schon. Gewissermaßen so eine Art Voodoo-Teufelsaustreibungsgedanken im Hinterkopf habend. Welche Musik müsste man denn heute spielen? Das Problem ist, dass jetzt wahrscheinlich ein Großteil der Anrufer überhaupt ja nicht wissen, was ich meine. Also nicht nur, also insofern nicht erraten können, als dass sie das, was zu erraten gilt, nicht kennen. Haha, nicht schlecht gesagt, oder? Aber vielleicht bin ich da auch viel zu optimistisch. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo? Ja, Tag. Tag. Wer bist denn du? Na, Georg. Na, was heißt denn da Georg? Georg Doppel-W Busch oder was? Na, Georg sieht so Konfuzius so. Ach so. Ja. Ja, naja, und? So, jetzt, ich habe eben eine Frage gestellt, hast du die verstanden? Ja, klar, und ich habe auch eine Antwort für dich. Na, was denn? Na, das Ofenlied, das sollte man spielen. Zack, gleich raus, bumm, wer sich jetzt anständigerweise auf die Frage nicht einlässt, der, mit dem wird hier weiter keine Gespräche führen. Hallo, wer bist denn du? Der verblendete Architekten so. Ja, hast du deine Antwort auf meine Frage? Du kannst die aber ja nicht haben. Wie alt bist du denn nur eigentlich wirklich? Ja, 14. Oder 12. Warst du nicht neulich mal 12? Ja, einmal. Da hast du gelogen, oder? Ja, ich habe einmal gelogen. Ja, aber wer sagt mir, dass du jetzt nicht lügst? Nee, ich bin wirklich 14. Da gibt's Zeugen. Wer mehr als einmal lügt, wird amerikanischer Präsident. Ja. Ah, pass bloß auf! Ja. Das ist eine heavy Karriere vom auf jeden Fall. Architektensohn zum. So. Du hast verstanden, welche Musik, wenn man jetzt heute teufelsaustreiberisch, exorzistisch agieren wollte, müsste denn eigentlich gespielt werden? Politisch kritischer. Ja, na, das ist klar, aber ich würde im Grunde noch ein bisschen dezidierter haben wollen eigentlich. Dann kannst du jetzt nicht beantworten. Doch, buschfeindlich. Hey, das ist ein bisschen, zu einfach, ja. Irakkriegfeindlich. Ja, naja, nee. Alles basiert auf einem genialen Billion-Wortspiel, wie es bei mir so oft der Fall ist. Also jetzt nicht, was billig betrifft, Bush, sondern was genial betrifft. Bush, naja, Bush, ja, bist schon relativ nah dran. Ne? Ah, du kommst nicht weiter, mein lieber Freund. Du kommst nicht. Gibt's denn eigentlich so Buschlieder? Da ist was im Busch, oder irgendwie so? Kennt jemand? Ja, müsstet eigentlich. Wäre doch mal schön, wenn das jemand kennen würde oder irgendwie auf den Busch klopfen. Also gibt ja so hin und wieder, wie sagt man, so geflügelte Worte. Ja, im Internet ist auch zu Busch irgendwie was Sexistisches zu finden, aber das ist ja eigentlich nichts für deine Sendung, oder? Nee, das ist irgendwie meinen Herangehen nicht sexistisch. So, dann kommen wir hier auch nicht weiter. Ich würde jetzt mal hier weiter irgendwie erstmal versuchen rumzurätseln, was ihr für ein Gefühl habt, was heute an Musik gespielt werden wollte, wenn die Sendung heute Der Exorzist hieße. Wer spielt denn eigentlich die Hauptrolle beim Exorzisten? Ach, ich wüsste doch nicht. Wer? Na ja, echt? Na, aber die ist doch nicht der Exorzist. Der Exorzist ist doch dann immer so ein... Ach, jetzt hör doch mal auf hier. Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hier ist Aaron. Aaron. Ahorn? Aaron. Aaron. Aaron. Hallo, Aaron. So, die Frage ist klar. Was müsste heute exorzistischerweise als Musik gespielt werden? Also wenn man sich jetzt hier dem allgemeinen Anti-Amerikanismus anschließen wollte. Genau, und zwar müsste man am besten spielen Slime Jankies raus. Das ist direkt ein Lied von denen gegen Amis. Ja, ist aber jetzt in meinem engeren Sinne exorzistisch noch nicht genug. Gegen Amis. Naja, gegen Amis, klar. Da kann man, ja. Ah. Was muss man denn heutzutage eigentlich anti-amerikanistisch sein? Ja, eigentlich sollte man schon. Also ich meine, sollte man, ja? Sollte man? Ich denke schon. Aber was? Hoi. Jetzt driftet die Diskussion ja gleich auf vermiente Länder ab, wie ich hier merke. Aber was unterscheidet denn jetzt dämlichen Anti-Amerikanismus von intelligentem, gepflegten, sensiblen, politisch verantwortungsbewusstem Anti-Amerikanismus? Naja, dämlicher Anti-Amerikanismus ist natürlich, wenn man einfach nur sinnlos brüllt eben halt Amis raus oder so. Ach so. Und ist nicht begründet. Und gepflegter, politischer... Aber woraus eigentlich? Woraus eigentlich? Diese Rauslosungen sind ja aber auch immer schwierig, oder? Naja, eben wohin halt denn? Raus, raus, Nazis raus, wohin denn? Keine Ahnung, in die Hölle am besten. Naja, aber in die Hölle. Die Hölle ist ja jetzt irgendwie, sagen wir mal, kein geografisch beschreibbarer Ort. Das macht ja irgendwie gleich total komplex und schwer. Nehmen wir Sibirien. Na, da wird der Russe sich aber freuen. Wieso denn? Warum nehmen wir nicht Schleswig-Holstein? Weil Sibirien so schön kalt ist. Wen denn jetzt? Die Nazis oder die Amis? Oder was meinst du denn jetzt? Raus, raus. Wer soll denn noch raus? Also außer Nazis und Amis eigentlich keiner. Nee, aber es gibt doch irgendwie immer so ein paar Rauslosungen. Wer gehört denn da noch dazu? Vervaltier kriegt man. Vervaltier, wir kriegen euch. Aber Nazis raus. Amis raus? Wer sagt denn Amis raus? Na, Slime zum Beispiel. Wer? Ach, Slime sagt das? Ja. Ah, ja, ja. Sind die politisch korrekt? Naja, in gewisser Weise schon. In gewisser Weise also schon, meine, aber natürlich... jedenfalls. Mit einer wie denn? Naja, indem sie halt sagen, dass sie eben halt die Amis eigentlich nur Menschen umgebracht haben die ganze Zeit und dass es eigentlich nicht viel anders ist als das Dritte Reich. Mhm. Naja, nicht nur Menschen umgebracht, oder? Haben ja auch noch schicke Hosen gemacht. Und Turnschuhe. Das sind ja auch fesche Turnschuhproduzenten. Und Erfinder des T-Shirts. Und des Kaugummis. Und Lust der Unterhaltungsmusik. Auf die sich dann Slime auch wieder beziehen, letztendlich. Ja. Ach, wir leben in einer so komplexen, überkodierten Welt, oder? Ja, das stimmt. Man schaut überhaupt ja nicht mehr durch. Nichtsdestotrotz will ich aber mal mit meiner Fragerei hier fortfahren. Welche Musik müsste man denn teufelsaustreiberisch heute spielen, wenn man wollte? Ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Gut, okay. Tschüss. So, hallo. Ja, Mensch. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, hier ist Martin. Hallo, Martin. Also, zur Teufelsaustreibung schlage ich wenn du jetzt Public Enemy, Son of a Bush. Son of a Bush, habe ich jetzt sowieso ja nicht dabei. Ich habe mir an meine eigenen Gedanken gemacht. Ich dachte, du willst Teufels austreiben? Ja, ja, na, ich habe einen raffinierter traust du mir nicht zu? Nein, als Son of a Bush von Public Enemy, das glaube ich nicht. Na, Son of a Bush ist jetzt doch offensichtlich einfach so ein klares Anti-Bush-Lied. Ein ganz klares Anti-Bush. Ja, aber das ist doch nicht Teufelsaustreiben. Ich meine doch jetzt nicht so im unmittelbaren Sinne Protestlieder gegen Bush. Die kann man natürlich spielen. Es aber ja auch nicht nur in unmittelbarem Sinne. Aber sag doch mal, diese gewissermaßen, diese Voodoo-Mäßige. Feiner, die Zusammenhänge, die dort aufgedeckt diese werden. Diese Voodoo-Mäßige ist doch gewissermaßen, hat doch so ein Simulationsdings, dass man sich so eine kleine Puppe nimmt und ins Herz stößt, verstehst du? Das willst du, oder was? Naja, irgendwie sowas magisch-rituelles eben auch. Meinst du, so direktes... Rituelles, wenn da die Zusammenhänge aufgedeckt werden in diesem Lied. Naja, aber andererseits kennt man die Zusammenhänge doch auch, oder? Also das ist ja das Problem, dass man sich quasi immer unter Gleichgesinnten befindet. Nö, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das einen wertvollen Beitrag leisten könnte. Wie denn? Na sag mal, wenn die bei ProSieben schon Michael Moore zeigen, also dann hat's doch inzwischen den letzten Dorfdeppen erreicht. Aber ich rede ja gar nicht von Michael Moore, ich rede ja von Public Enemy. Ja, ja, ist schon klar. Aber ich meine, sagen wir mal, die Gesamtgroßargumentation wird sich ja jetzt so dolle nicht unterscheiden, oder? Aber sicher, aber... Wieso sicher, denn? Das geht weit darüber hinaus. Was würdest du denn jetzt, sagen wir mal, die Differenz sehen zwischen Michael Moore und Public Enemy? In der Argumentation, die Argumentationsdifferenz praktisch. Michael Moore ist blattoberflächlich und Public Enemy ist okkult. Was? Okkult oder Kult? Okkult. Okkult. Okkult. Public Enemy sind Okkultisten? Ja, natürlich. Aber sicher. Der Ku Klux Klan der Linken praktisch? Ku Klux Klan ist doch auch nicht okkult. Das sind solche, die sich Kapuzen überziehen und im Dunkeln rummachen. Ja. Machen Licht, oder? Ja? Du kannst ja mal den Kollegen Langfeld das nächste Mal fragen, ob er dieses Stück hat, dann kannst du es doch noch spielen hinterher, wenn dann der Busch aussieht. Ja, naja, wenn ich es spielen wollte, würde ich es mir schon besorgen. Ich hab's ja, also klar, gegen Public Enemy ist nichts zu sagen. Aber ich hab's heute noch raffinierter und würde aber mal weiterraten. Ich nehme aber trotzdem mal jetzt quasi deinen Vorschlag, also oder deine Bemerkung. Also als zweiten Tipp, um dir weiterzuhelfen, genau, dann weiß ich noch auf Tennessee Hawkins hin. Wen? Auf Chelsea Hawkins. Ah, den kenne ich wieder nicht. Und den kennst du nicht? Nee. Ja, das gibt's doch gar nicht. Wer? Screaming Jay Hawkins. Ach, Screaming Jay Hawkins. Ja, Screaming Jay. Du hast den Vornamen so genuschelt. Ich hab Tennessee Hawkins verstanden. Im Original heißt das, soweit ich weiß, Chelsea Hawkins. Screaming Jay Hawkins. Jawohl. Der wäre mal jetzt, meinst du, mit so Scream-mäßig wäre der dann schon irgendwie auch wieder Voodoo-artig, teufelsaustreiberisch. Richtig, ja. Ja? Jawohl. Wobei ich ja, sagen wir mal, jetzt so konzeptionell, was die heutige Sendung betrifft, dachte ich, also wir machen uns mal nichts vor, der neue Egon Krenz der Vereinigten Staaten wird ja frühestens irgendwie in 4 Wochen feststehen, oder? Also nein, da wird doch wieder wahrscheinlich, meinst du nicht, nein, da wird dann wieder Wahl gefälscht bis zum Abwinken? Nein, neulich, nein, das lief schon alles. Neulich war super, neulich war eine schicke Karikatur in der FAZ, da standen gewissermaßen Jelzin und der Ukrainer und weiß ich wer, standen da und haben so die amerikanischen Wahlmaschinen beobachtet und gesagt, von Amerika lernen heißt siegen lernen. Da verstehst du jetzt nicht. Naja, ist auch schwer, Karikaturen nachzuerzählen. Ja. Gut, wieso denkst du nicht, dass er in 4 Wochen feststeht? Weil es einfach... die Anwälte sind doch... Da geht's auf Knopf diesmal zu, glaube ich. Naja, deswegen, sag doch. Nein. Na, wann hat denn Bush festgestanden? Wie viele Wochen hat denn das gedauert? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube 35 Tage oder sowas waren's. Naja, siehste, sag ich doch. Bis die Wahlfälschung jetzt gewissermaßen den Anschein des Rechtmäßigen hatte, oder? Nein, diesmal werden nur die Stimmen gezählt. Ich meine, es sollen ja, was weiß ich, 20.000, 25.000 Anwälte in den Startlöchern stehen. Na, sag ich doch. Die werden verhungern diesmal. Wieso? Ich glaube einfach, dass sich Amerika das nicht nochmal leisten kann. Was heißt denn, dass Amerika nicht nochmal leisten kann, wenn dann ein Anwalt zu mir richtet und akzeptiert wird? Ich glaube einfach, dass die Frage, ob er akzeptiert wird. Die Augen der Welt diesmal anders auf ihn gerichtet sind als das letzte Mal. Es ist diesmal eine viel entscheidendere Frage. Wieso doch, aber sagen wir mal, die Augen der Welt sind da jetzt schon seit spätestens seit dem 11. September nachdrücklich auf ihn gerichtet. Das interessiert ihn doch aber einen Dreck. Ich glaube, wieso denn, wenn man unter den Augen der Welt 100.000 Iraker umbringen kann, dann wird man doch noch so eine Wahl mit links fälschen können. Ja, aber das ist auch so eine Sache, kann man wirklich unter den Augen der Welt 100.000 Iraker umbringen? Naja, offensichtlich. Da macht man ja die Augen der Welt zu, nicht? Naja, die Augen der Welt sind da offensichtlich geschlossen eher. Aber du würdest das ja doch jetzt nicht als erstes Argument bringen, dass die Augen der Welt auf Bush gerichtet wären, wenn sie nicht wirklich diesmal ganz speziell auf dieses Thema gerichtet wären. Es ist ja diesmal nicht im Nachhinein, sondern es ist ja diesmal im Nachhinein. Meinst du, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat jetzt Wahlhelfer und Wahlbeobachter in die Vereinigten Staaten geschickt? Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Also ich meine, nee, das können sie mit der Ukraine machen. Genau, die sind alle in der Ukraine. Ja. Genau, aber ansonsten wird es doch jetzt wahrscheinlich eine Wahl wie die in Afghanistan oder im Irak im Januar, wenn da überhaupt eine stattfindet. Ja, es kommt halt immer darauf an, unter was dann im Gesichtspunkt man das sehen möchte. Nicht, ich meine, aber du bist ja auch eine zweifelhafte Wahl, wenn du das Ganze schon so in Frage stellen möchtest, nicht? Stimmt. Ja, stimmt schon. Ja, also, und wenn man schon die Wahl hat zwischen Pest und Cholera, dann will man doch wenigstens, dass die eigene Stimme gezählt wird, oder? Ja, nun, normalerweise, Es kommt halt darauf an, ob man sich auf dieses Spielchen einlässt, so wie es aussieht. Wenn der Herr, wie heißt der, Kötte-Heinrich da richtig gemeldet hat, dann haben sich ja so viele wie noch nie zuvor beteiligt. Und die wollen sicher, dass ihre Stimme gezählt wird, ganz sicher. Ja, aber ja. Die wollten ja wahrscheinlich, also, naja, gut, okay. Ja. Du bist offensichtlich Optimist. Natürlich bin ich Optimist. Aber wie kann man als intelligenter Mensch Optimist sein? Ja, Also eins geht nur. Entweder oder. Entweder du bist Optimist oder du bist ein intelligenter Mensch. Jetzt entscheide dich nochmal. Dann entscheide, wirklich? Ja, natürlich. Warum denn das? Wie denn das? Intelligenz ist eine Beschränktheit, finde ich. Also das bezieht ja wirklich nur einen Teil von Menschen. Also sagen wir mal, Intelligenz macht handlungsunfähig, wie man auch an George W. Bush sehen kann. Der, also wenn er was kann, dann handeln, oder? Oder handeln lassen. Ja, aber wenn du denn den Kern, wenn man jetzt mal, also ich meine, es soll ja immerhin noch um Teufelsaustreibung gehen und da würde ich doch auch hoffen, dass der Bush aus dem Weißen Haus ausziehen muss. Ja, der Strahlemann ist. Und der Unterschied wird nicht allzu groß, oder? Wie bitte? Der Unterschied wird wahrscheinlich nicht allzu groß. Ah doch, der Unterschied ist schon groß, wenn wir es jetzt gerade von der Intelligenz haben. Also die Intelligenz macht mir den Kerry nicht gerade sympathisch, möchte ich sagen. Ach so, warum? Ach, du würdest lieber Bush wählen? Intelligenz ist was leicht aufs Glatteis führt und auch ins Abseits führt und das, was der über Abseits kann doch jetzt Bush aber auch nicht klagen, über fehlendes Abseits. Fehlendes Abseits? Kann er nicht klagen, Bush, oder? Ja, er steht ja im Abseits. Naja, meine ich aber, weil du sagst, Kerry wäre jetzt durch die Intelligenz gefährdet, ins Abseits geführt zu werden. Ja, aber sicher. Ja, aber, geht noch abseits, ja, was die amerikanische Politik betrifft? Ja, es geht noch abseitiger. Darum hoffe ich ja auch, dass Kerry gewinnt. Echt? Ja, natürlich. Ja, ach so, ja. Du klangst jetzt die ganze Zeit wie ein Bush-Wähler. Nein. Okay. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, also nochmal Public Enemy Sano für Bush, dann wären wir schlauer, ne? Ja, okay. Naja, ich sorge schon dafür, dass ihr schlauer werdet. Hallo. Hallo, Tag, hier ist Tom. Tom! Ich hab, glaube ich, die richtige Musik. Du hast die richtige Musik? Ja, ich hab. Nee, du sollst ja nicht an sich die richtige Musik haben, sondern du sollst nur raten, welche Musik ich wohl spielen werde. Ja, die bei mir gerade im Hintergrund läuft. Das ist Beuys. Das ist Josef Beuys. Naja, ja. Der wird unter Umständen heute noch zu Wort kommen. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, nicht der Hauptstrang des Musikalischen. Ach so, ich dachte, dass der mit dem Exorzisten zusammenhängt. Aber ja, damit, das stimmt natürlich. Das hat so was Exorzistisches. Also Beuys werden wir heute noch hören. Da bin ich mir schon relativ sicher. Okay. Das ist schon klar, da kannst du dich drauf freuen. Aber du brauchst dich ja nicht drauf freuen, du hast dich ja zu Hause. Genau. Insofern musst du jetzt ja nicht weiter die Sendung hören, sondern kannst beruhigt schlafen gehen. Naja, um die Zeit noch nicht. Um die Zeit noch nicht. Gut, wie alt bist du denn? Alt genug, um bis 12 zu bleiben. Naja, dann sag doch mal, Tom. Ach Quatsch, in meinem Alter nicht mehr. Nee, da hört man schon zu den alten Männern an. Nein, sag doch mal, 12, 14, 16? Naja, schon ein bisschen älter. Sicher? Ja, klar. Ganz sicher? Nein, das freut mich ja für dich. Ja, siehst du mal. Ja. Ist doch okay. Tom, ich danke dir für deinen Anruf. Jo. Tschüss. Ciao. So, hallo. Jo, ich glaube, du spielst afghanische Volksmusik. Nein, falsch. Wenn, dann hätte ich ja wahrscheinlich eher irakische Kampfmusik spielen müssen. Ja, oder das? Spiele ich aber auch nicht. Das ist ja Wurst wie Pelle. Ja. Ja. Naja, gut, dann machen wir hier mal weiter. Da liegt der Mini drauf. Da muss ich dann wahrscheinlich hier bloß aufmachen und schwupp ist er da. Weißt du, auch nicht? Ei. Sag mal, die Ami-Wahl-Zeugs hier bringt hier wieder alle total durcheinander. Mein lieber Scholli, sowas habe ich. Ich will das ja jetzt noch nicht verraten, was ich dann hier an Musik spiele, teufelsaustreiberisch. Achso, dann spielen wir doch vielleicht erstmal eine ganz andere Musik, die ich noch nicht spielen wollte. Aber die natürlich jetzt in diesem breiten Komplex des teufelsaustreiberischen schon irgendwie hineingehört. Der Song heißt. Kinder, jetzt kommt ja hier gleich ein hochbrisantelt Fritz-Dingster-Info, wo dann wahrscheinlich gesagt wird, dass die Amis wählen, nehme ich mal an, dass ganz viele zur Wahl gegangen sind, dass man aber genau nicht weiß. Vorher aber eben nochmal eine Musik, die hier in den breiten Bezirk des Exorzistischen, ihr hört, der Song heißt Ein bisschen Krieg von einer Band, wie heißt die? Die heißt doch wie die Faust aufs Auge, wie Arsch auf Eimer. Die heißt Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ein bisschen Krieg. So, das war nicht deutsch-amerikanische Freundschaft. Nicht, dass man jemand schlechtet über die Sendung sagt. Es ist. Achso, nee, darf ich jetzt noch nicht sagen. Die Zeit kommt ja so Trailer und dann Zeit und. Kinder, das ist alles so raffiniert hier beim Radio. Wenn Fritz rundum hält sich, dann 91,9. Fritz Info. Und zwar ist es jetzt 22.31 Uhr. Zum Wetter. In der Nacht bleibt es wolkig, aber meistens trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Morgen erwarten uns viele Wolken und teilweise auch Nieselregen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Bei der US-Präsidentschaftswahl haben so viele Menschen gewählt wie schon seit 40 Jahren nicht. Die Wahlbeteiligung liegt voraussichtlich bei 60%. Letzten Umfragen zufolge ist das Rennen zwischen US-Präsident Bush und dem Herausforderer Kerry völlig offen. Terroristen haben einen Anschlag auf das Bernabeu-Stadion in Madrid geplant. Laut den spanischen Behörden wurden bei 4 Verdächtigen entsprechende Pläne gefunden. Die Terroristen wollten demnach bei einem Spiel von Real Madrid einen verheerenden Anschlag verüben. Die Bundeswehr schließt bis zum Jahr 2010 jeden 5. Standort in Deutschland. Verteidigungsminister Struck hat das Sparkonzept offiziell vorgestellt. Insgesamt werden mehr als 100 Standorte geschlossen. In Brandenburg sind es 3, Brandenburg an der Havel, Neuruppin und Oranienburg. Zum Sport: in der Fußball-Champions League spielt Werder Bremen gegen den RSC Anderlecht. Kurz vor dem Abpfiff steht es 4:1. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären gegen die Kassel Huskies 1:0 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz, zurzeit keine aktuellen Meldungen, die mir vorliegen. Gute Fahrt für euch. No. No. No. No, no, no, no, no. No. No, no. November. Fritz präsentiert im November. Gentleman am 9. November. Zweiraumwohnung am 13. November. Die Söhne Mannheims am 14. November. Northern Light am 27. November. Alle live in der Columbia Halle Berlin. Und am 29. November. Es ist klar, der Regen wäscht auf jeden Fall. Die Fantastischen Vier live in der Arena Berlin-Treptow. Fritz im November. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Fritz! Mr. Amerika. Weil Tränen nicht den Krieg ersäufen, weil Tränen nicht Kanonen rosten lassen, weil Tränen nicht die Sklaven befreien, weil Tränen nicht die Slums versinken lassen. Hey, Mr. Amerika, darüber sollten wir jammern, werden uns aber solidarisieren, Mr. Amerika. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, dann spreche ich mal hier ins Mikrofon. Das war eben, Musik, toll, Spitzenmusik, oder? Lokomotive Kreuzberg. Hey, Mr. Amerika. Naja, aber ich meine, wie die Politik, so die Musik. Wir sind im Grunde immer noch in der Frage befangen, welche teufelsaustreiberische Musik, darf man da überhaupt teufelsaustreiberische Musik? Es handelt sich um eine der größten und ältesten Demokratien, sag ich jetzt einfach mal. Wer jetzt da ein teufelsaustreiberische, also sich an diesem teufelsaustreiberischen Musikrätsel beteiligen will, der muss hier einfach die Telefonnummer wählen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wir kamen schon, der eine oder andere Vorschlag, durchaus mit so mäßig teufelsaustreiberischer Qualität, aber das, was ich meine, wurde bisher noch nicht erwähnt. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt noch dazu komme, diese Musik zu spielen, wenn ihr die verdammt nochmal nicht erratet. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Wir bekämpfen Drogen und dann den Terrorismus. Weil der Terrorismus verdient Geld durch Drogen und nicht durch Geiselnahme. Weil sie dann schnell gefunden werden durch Geiselnahme. Ciao. War der jetzt rätselhaft oder war nur bekloppt? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Thomas. Thomas! Bin ich auf Sendung? Ja, Thomas, jetzt tu nicht so überrascht. Ja, du hast ja angerufen. Ja, toll, ne? Warum hast du angerufen? Um auf Sendung zu sein. Ja. Und jetzt bist du auf Sendung und jetzt beschwer dich aber bitte nicht, dass du auf Sendung bist. Nee, nee, ist schon okay. Machst du nicht? Meine Idee wäre, Ernst Busch zu spielen. Super! Ja, ne? Mein lieber Scholli, dazu muss man doch aber auch ein erwachsener Mensch sein, oder? Naja, geht so. 24 bin ich. 24? Und kennt Ernst Busch? Na, das ist ja nicht schlecht. Genau, dachte ich mir heute auch. Ja, Busch mit Busch austreiben, Susanne, oder? Ne? Wie bitte? Du das? Was? Wo Susanne? Ja, klar kenne ich das. Genau. Das wäre zum Beispiel eine Musik. Aber ich habe natürlich heute, dachte ich, dann bringe ich meinen ganzen Stapel Busch-Musiken mit. Und dann wird hier heute Busch, dass es seine Freude hat. Super. Ein extra Versuch durchzukommen, damit du die Musik wirklich noch spielst. Ach, schön. Da wird hier heute, um bei den schlechten Wortspielen zu bleiben, ein musikalisches Busch-Feuerwerk abgefackelt werden. Ja. Sag mal, woher kennst du denn Ernst Busch als 24-Jähriger? Von wo aus rufst du überhaupt an? Aus Warschau. Aus Warschau? Du rufst jetzt aus Warschau an? Ja, ich muss dir erzählen, ich habe echt deine Sendung seit 10 Jahren nicht gehört. Wieso denn das? Ja, keine Ahnung, so aus den Augen verloren, aber... Sag mal, du bist jetzt, wie alt bist du? Ich habe gerade meine Flatrate eingerichtet hier. Ja, du bist 24. Genau. Dann hast du mit 14 das letzte Mal Sprechfunk gehört. Na, sagen wir mal so 14, 15, 16. Ja. Genau. Trotzdem eigentlich. Jetzt eine schöne polnische Flatrate. Genau, und da dachte ich mir, probierst du mal hier. Hörst du doch mal rein und dann machst du mal Internet. Ja. Telefonierst du jetzt über das Internet auch? Was? Rufst du jetzt so normal an, nee, oder? Ich ruf schon über Telefon, normales Telefon an. Über normale Telefon. Was machst du denn in Warschau? Ich studiere in Warschau. Was? Physik. Physik? Physik und Geoökologie. Oh, toll. Das ist ja super. Ich würde gerade gerne mal einen Aufruf an deine ganze junge Hörerschaft richten wollen. Ja? Denn vielleicht hast du ja Spiegel Online gelesen. Wir haben in Potsdam einen sehr bekannten Wissenschaftler, den Herrn Stefan Ramsdorf, der wieder ganz interessante Forschungsergebnisse rausgebracht hat und schon wieder sehr schlimme Voraussichten uns ankündigt, von wegen schmelzenden Eisbergen und so weiter und so fort. Ja. Und ich würde die ganzen lieben jungen Menschen noch bitten, sich wirklich mal ernsthaft mit dieser Materie auseinanderzusetzen, weil das sind die wirklich ernsthaften Probleme, die wir zurzeit haben. Aber wie sollen sie, wie soll man sich denn damit auseinandersetzen? Das ist ja so, finde ich sowieso die Frage. Wie soll man sich mit den wirklich ernsthaften Problemen auseinandersetzen? Ja, indem man sein Verhalten im Kleinen ändert. Ach so. Papierverbrauch. Wenn man überlegt, vor 10 Jahren, als ich zur Schule gegangen bin, oder vor 5 Jahren noch, gab es eigentlich überall noch Recyclingpapier zu kaufen. Ja. Schau mal, heute in einem Geschäft, wo du noch Recyclingpapier kriegst, die ganzen Schüler kaufen nur noch weißes, gebleichtes Papier, was aus irgendwelchen kanadischen Urwäldern kommt. Ja, was hattet ihr jetzt mit den schmelzenden Polkappen praktisch zu tun? Was? Kannst du mal kurz erklären, was das Recyclingpapier mit schmelzenden Polkappen zu tun hat? Du hast von Eis gesprochen, ne, oder? Ja, zum Beispiel, naja, es hängt halt alles so zusammen. Also für Frischpapierfasern werden halt ganz viele Wälder abgeholzt, niedergebrannt und so, was natürlich, keine Ahnung, also das ändert das Klima lokal, das führt zu mehr CO2-Ausstoß und so weiter. Das ist natürlich nur ein ganz winzig kleiner Teil, aber ja. Das ist was man als junger Mensch machen kann. Schon alleine schon beim Papierverbrauch zu schauen. Aber was macht man? Gibt ja kein Recyclingpapier, insofern kann man nur Papier sparen, meinst du? Es gibt Recyclingpapier, allerdings eben nicht mehr im normalen Schreibwaren, nur noch selten, sondern zum Beispiel bei irgendwelchen Papierversanddiensten. Ja. Also man kann das schon beziehen, man muss da eben nur sich ein bisschen drum kümmern. Wenn du jetzt da Physik und Geoökologie studierst, studiert man das eher aus Optimismus oder eher aus Pessimismus? Also vorhin der junge Mann bezeichnete es. Manchmal denkt man, vielleicht kann man ja wirklich was ändern, aber gerade wenn man sowas hört, wie jetzt vor kurzem wieder die Prognose von Stefan Rahmstorff, der eben sagt, die Eiskappen schmelzen im Moment so schnell, wie man es vor ein paar Jahren noch nicht für möglich gehalten hat. Mhm. Und wenn man sich andere Prognosen anhört, dann hat man doch schon Angst, dass hier demnächst so der große Artensterben oder Massensterben einsetzt, was eigentlich schon eingesetzt hat. Also man denke mal, man muss sich schon damit abfinden, dass es sehr, sehr große Veränderungen gibt. Und die Frage ist nur, inwieweit kann man diese Sachen noch so beeinflussen, dass man sich gewisserweise damit abfinden kann, also dass man die Welt so halbwegs lebenswert. Aber so eine Prozesse, die haben doch irgendwie so eine Verzögerung oder so eine Trägheit von, also sagen wir mal, mindestens 50 Jahren, oder? Also das heißt, wenn man heute was anders macht, dann merkt man die Resultate doch. Wie bitte? Ich sage, ändern tut sich auf jeden Fall viel. Die Frage ist nur, wie viel. Aber ja. Nee, aber ich meine, wenn man, sagen wir, heute den ganzen CO2-Ausstoß radikal zurückverfahren würde, radikal Energie sparen würde, radikal auf, ökologische Werkstoffkreisläufe, nachhaltige Dings da irgendwie setzen würde, dann würde auch, sagen wir mal, einen Trend zum Besseren wäre doch spürbar frühestens in 100 Jahren, oder? Die Frage ist, ob man diesen Trend dann überhaupt noch umkehren kann. Also davon ganz abgesehen, ja. In 50 Jahren wird sich die Temperatur um mindestens 1,5 Grad erhöhen. Das ist eine Prognose, wo sich eigentlich alle Wissenschaftler einig sind, was auch hier von unserem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung gesagt wird. Klingt ja erstmal gut. Oder? 1,5 Grad mehr? Das ist der Durchschnitt, aber im Endeffekt sind das gravierende Änderungen. Da können sich Meeresströmungen ändern, da ändert sich das Klima, das Wetter. Also was dann damit zusammenhängt, das ist eigentlich unabsehbar. Ja. Und da begrüßt du dann auch so, wie heißt der letzte Ökologenfilm? Amerika wird von der Eiszeit heimgesucht? Wie hieß der denn? Wie hieß der, Film? Hast du den eigentlich gesehen? Irgendwas mit vorgestern. The Day After Tomorrow. Ja, hast du den Film eigentlich gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe, also der Stefan Rahmstorff, von dem ich rede, der war auch im ZDF zusammen mit Roland Emmerich bei einer Talkshow bei Michael Illner. Ja. Waren zusammen eingeladen mit noch ein paar Politeinis hier aus Deutschland und haben eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde versucht, das Thema anzuschneiden. Und warum hast du den nicht angekickt? Weil du ohnehin schon weißt. Und du dir besonders nicht für Hollywood brauchst. Ja, ich gehe nicht so gerne in amerikanische Hollywood schinken, aber ich meine, das war natürlich ziemlich übertrieben, also so ganz plötzlich, wie es da dargestellt wurde, das ist natürlich... Aber hat ja immerhin irgendwie die ökologische Diskussion auch in den Vereinigten Staaten von Amnesia vorangebracht erstmal, oder? So ein bisschen. Man hofft, dass es irgendwie dazu beigetragen hat, dass sich die Leute da mehr beschäftigen, aber ob sie was bringt, also das ist die Frage. Und also man kann hoffen, dass eben, wenn jetzt unser Zauber doch nicht nochmal gewählt wird, dass eventuell dann doch das Klimaschutzabkommen unterzeichnet wird, was ein Schritt wäre, der mindestens notwendig wäre, um noch irgendwie was zu ändern. Das wäre ein erster Viertelschritt in das, was man die richtige Richtung nennt, oder? Genau, genau. Aber beruhigen könnte dich das, sagen wir mal, das Klimaschutzabkommen eigentlich auch nicht, oder? Im Grunde ist es zu wenig. Im Grunde ist es auf jeden Fall zu wenig. Ja. Und die Sache ist eben die, dass sich halt verschieden, das ist ja nicht nur in den USA, sondern man sieht es ja auch in der deutschen Politik, die Politiker handeln so lange nicht, bis man eben nicht Fakten auf den Tisch legt. Aber diese Fakten kann man rein wissenschaftlich überhaupt nicht bringen. Also niemand wird dir imstande sein, vorauszusagen, was passieren wird. Ja. Und deswegen wäre es einfach sicherer, vorsichtshalber einfach weniger an den Stellschrauben der Erde zu drehen, ja, ja, als immer weiter zu drehen und zu gucken, ob irgendwas passiert. Denn wenn irgendwas passiert, zurückdrehen kann man es eben nicht. Hm. Wie hat denn, wenn man auf die Frage zurückkommt, was kann man eigentlich machen? Wie hat denn jetzt, sagen wir mal, dein Wissen um diese Probleme, dein Verhalten praktisch wirklich verändert? Also sag mal, du kaufst Recyclingpapier. Ich kaufe Recyclingpapier. Recycling, zum Beispiel. Weiter? Zum Beispiel fahre ich mit dem Zug nach Warschau. Ich habe ganz viele Kommilitonen, die fliegen von Berlin nach Warschau, weil sie da irgendwie 10 Euro sparen. Man muss sich das vorstellen, ein Flug von Berlin nach Warschau ist billiger als eine Zugfahrt. Ja, ja. Und du kriegst es für 19 Euro. Ich weiß nicht, davon kann man vielleicht die Putzfrau bezahlen, die den Flieger einmal sauber macht. Aber ich frage mich, wer da dieses Geld bezahlt, um da die restlichen Flugkosten zu tragen. Ist schon auch rätselhaft, oder? Wie diese Billigflieger funktionieren, ist erstaunlich, wa? Was? Ich schaue da auch nicht durch, wie diese Billigflieger funktionieren. Auf jeden Fall, viele Leute auch kommen, ja, jetzt nicht, ja, Kommilitonen, aber dann im Normalfall keine Geoökologen, sondern eher... Geoökologen fahren eher mit dem Zug. Geoökologen fahren eher mit dem Zug. Super. Also ich habe eine Kommilitonin, die ist auch in Polen, die fährt aus Prinzip mit dem Zug, besucht ihren Freund in Istanbul, fährt aus Prinzip mit dem Zug von Warschau nach Istanbul. Oh, wie lange fährt man da? Andere, die fliegen für eine Klausur oder was weiß ich, für 2 Tage von Warschau nach Berlin und wieder zurück. Ja. Ja, und das ist einfach, also da kann man lange über Nachhaltigkeit diskutieren, das ist das genaue Gegenteil. Mhm. Ja, und machen wir mal weiter in der Folge. Recyclingpapier, Zugfahren, genau. Was Autofahren noch? Kann man auch einschränken, sollte man auch einschränken. Autofahren einschränken. Muss ich selber sagen, dass ich in der Vergangenheit viel Auto gefahren bin. Ja. Ach, was kann man noch machen? Ja, ich denke natürlich, also großes Problem, Lebensmittelverpackung. Also man kann, wenn man will, darauf achten, wo seine Lebensmittel herkommen. Ob man jetzt die Äpfel aus Südafrika oder Südamerika kauft oder eben die... Quasi heimische. ...die produziert werden. Denn die werden auch transportiert und da wird auch wieder eine ganze Menge... Das heißt zum Beispiel auch im Winter keine Weintrauben essen. Oder im Winter keine Weintrauben essen. Oder Erdbeeren oder irgendwie sowas. Genau. Also das wären... Gut, ob... Ein Elementarkatalog. Was? Ein Elementarkatalog anderen Verhaltens. Genau. Aber es wird jetzt, sagen wir mal, die Polkappen vom Schmelzen auch noch eher noch nicht abhalten, wa? Ja, also so viel ändern kann man eben mit solchen kleinen Schritten nicht, aber... Ja. Ja, das ist, ich verstehe noch nicht ganz, warum irgendwie wirklich 100, 200, 300.000 Leute auf die Straße gehen können, wenn es um irgendwelche, wenn es darum geht, dass sie ein paar Euro weniger an der Tasche haben. Aber wenn es darum geht, selbst irgendwie ihr Verhalten zu ändern, wenn es irgendwie um die Zukunft. Naja, ein paar Euro, also verstehen kann ich es schon. Ein paar Euro weniger an der Tasche merkt man sofort. Mit dem Poolcup mit 1,5 Grad, das merkt man in 50 Jahren. Weil man dann vielleicht nicht mehr in Urlaub nach Mallorca fliegen kann, wenn die 100 Euro fliegen. Ja, ja. Und aber ich meine, bei den Poolcup könnte ich sagen, in 50 Jahren, das geht mir doch am Arsch vorbei. Das machen dann die wenigsten. Ja. Aber ich meine, und eben wegen der Verzögerung, oder? In 50 Jahren geht mir doch am Arsch vorbei. Wie alt bist du? 24? Naja, da bist du gerade so an der Grenze. 74. So kann man denken. Macht das den Kohl auch nicht mehr fett, oder? Schön Schwimmflügelchen angelegt, wenn man Rollstuhl fährt. Mhm. Ja, ich meine, vielleicht kann man jetzt schon sich noch ein Ferienhaus, weiß ich nicht, an der Ostsee kaufen oder so und irgendwann. Aber das ist doch dann unter Wasser. Also insofern sollte man etwas höher siedeln. Mhm. Ich meine, man kann natürlich, also man muss natürlich auch versuchen, einige Sachen positiv zu sehen. Zum Beispiel, vielleicht kann man in 20, 30 Jahren hier in Brandenburg den allerbesten Wein anbauen, wenn es wärmer wird. Also solche. Ja. Ideen gibt's auch. Und aber wenn es da nicht schon, wenn es da nicht schon überflutet ist, oder? Also dann hat man so ein Holland-Problem. Dann muss man wahrscheinlich irgendwie immer noch das Land dem Meere abringen und Deiche bauen. Naja, das wäre ja am Küstenbereich ein Problem. Wir sind ja so Brandenburg, 20, 30 Meter. Das 20, 30 Meter, da ist man noch nicht gefährdet jetzt in Brandenburg. Das sein, ja. Aber das so durch die Oder, dass es vielleicht da rindrückt? Und die Elbe, links die Elbe, rechts ja, die Oder? Das stimmt, das ist eine Gefahr. Also Oderbruch, da ist auch Gedanken machen. Ne? Oderbruch ist ja praktisch auch Kleinholland eigentlich, wa? Joi. Also was man sich lernen kann, wenn man sich jetzt auf Immobilien wirft, dann sollten die etwas höher liegen. Mhm. Eher 20, 30 Meter über dem Meeresspiegel. Ja. Tja, mein lieber Scholli. Du hast Ernst Busch erraten, oder? Ich habe Ernst Busch erraten, genau. Und kennst No Susanna. Ist ja auch toll. Und das wirst du uns jetzt gleich vorspielen. Natürlich. Super. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Alles klar. Und gibt's denn, sagen wir mal, gibt's denn nochmal irgendwie total interessante, spannende, seltsame Musik in Polen? Also Musik gibt's ja überall. Okay, Musik gibt's auch überall. Aber so interessant, seltsame Musik? Also wenn dir da was unterkommt, kutner@kutner.de, schickst du mir eine MP3. Alles klar. Würde ich mich sehr freuen. Vielleicht also zum polnischen Ökologenchor. Okay. Gut, ich danke dir für deinen Anruf, ja? Jo, tschüss. So, jetzt haben wir hier möglicherweise so einen Ü-Wagen. Hallo Jan Henrik. Einen schönen guten Tag. Ach, kick an, da ist er wirklich. Ja, Tag. Wo bist du denn? Du bist in der FU ja, irgendwo jetzt, oder was? Und jetzt knackt es ganz laut in der Leitung. Das liegt vielleicht daran, dass ich im Keller des John F. Kennedy Instituts bin. Ah, ja. Das hier ist die JFK Election Night. JFK Election Night könnte ja heißen John Forbes Kerry Election Night. Wenn ich mich hier so umgucke, dann sehen die ganzen Leute, die sich heute hier, am Tag sind das alles fleißige Studenten, davon gehe ich mal aus, aber heute sehen sie so aus wie John Forbes Kerry Anhänger, die sich gerade mit Bier in der Hand hier vor einer großen Videoleinwand im Keller des John F. Kennedy Instituts bequem und breit gemacht haben und jetzt darauf warten, dass der Kerl auch noch die Wahl abräumt. Was ist dein persönlicher Favorit für den Wahlgewinn? Ja, natürlich der Kerry. Ja, siehste, ja, natürlich der Kerry. Und so geht das, glaube ich, hier den allermeisten. Das Programm hier im JFK-Institut heute Nacht nennt sich Große Wahlparty, aber wenn ich mich so umgucke, dann sind die ganzen luschigen, abhängenden Studenten hier so richtig noch nicht in Partylaune angelangt. Die trinken erstmal ihre Getränke, ab und zu sieht man auch eine Thermoskanne, die da einsam auf dem Tisch rumsteht. Das sind dann wohl die Leute, die morgen früh wieder ganz früh aufstehen müssen. Aber das Programm, das liest sich sehr ambitioniert. Es soll erstmal weitergehen mit verschiedenen Diskussionsveranstaltungen in den Räumen hier in den oberen Stockwerken. Und ab 6 Uhr morgens gibt's dann hier unten im Keller des JFK-Instituts eine, ich lese das mal ab, Wahl-Chill-Out-Lounge. Ein sogenanntes Presidential Breakfast. Der reine Wahnsinn. Wer dann als Präsident gefeiert wird, das sollte so gegen 6 Uhr morgens ja langsam feststehen. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass im Laufe der Nacht dann hier irgendwann noch richtige Partystimmung aufkommt. Ich schub's hier den langhaarigen Amerikanistik-Studenten neben mir mal an. Hey, mach mal Party. Party? Ja, gerade nicht. Ja, aber das wird bestimmt noch. Viel Spaß damit erstmal und zurück nach Potsdam. Okay, vielen Dank. Durchdenken wir das eben Gehörte. Tja. Es brach der Eisenhower von Wall Street übers Meer. Befehl an Adenauer, schaff uns das Fußvolk her. Für Krupp und Ford steigt der Profit, doch wer trägt das Gewehr? Und wer marschiert im Ami-Tritt ins Massengrab nachher? Oh, oh, oh, oh, Susanna, oh, Ami-Legionär, wo Bomber ihren Teppich rollen, gibt's keine Liebe mehr. Oh, oh, oh, oh, Susanna, oh, Ami-Legionär, wo Bomber ihren Teppich rollen, gibt's keine Liebe mehr. Der Teufel lebt vom Sterben als Rüstungsmilliardär. Doch was haben wir zu erben vom Nordatlantik her? Man will uns links der Elbe drillen als Ami-Legionär. Den Bruder rechts der Elbe killen für Wall Street, danke sehr. No, no, no, no, Susanna, küss keinen Legionär. Mit einem toten Bräutigam gibt's keine Hochzeit mehr. No, no, no, no, Susanna, küss keinen Legionär. Mit einem toten Bräutigam gibt's keine Hochzeit mehr. Uns freut ein goldenes Ehrenfeld, doch nicht das Feld der Ehr. Und Frieden bringt der schönen Welt kein Bonner Söldner her. Das Leben braucht die Sichel, doch nicht das Schießgewehr. Und ohne deutschen Michel gibt's keinen Weltkrieg mehr. Ja, ja, ja, ja, Susanna, das Leben ist nicht schwer. Wer Frieden will und Deutschland liebt, wird niemals Legionär. Ja, ja, ja, ja, Susanna, das Leben ist nicht schwer. Wer Frieden will und Deutschland liebt, der wird niemals Legionär. Fritz, aktuell. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA liegen laut ersten Umfragen US-Präsident Bush und sein demokratischer Herausforderer Kerry praktisch gleich auf. Wie erste Umfragen in Wahllokalen ergaben, liegt lediglich ein Prozentpunkt zwischen den beiden Konkurrenten. Im Gegensatz zu der Wahl vor 4 Jahren ist es bei der Stimmabgabe bisher nur vereinzelt zu Unregelmäßigkeiten gekommen. US-Reporter Carsten Schmiester sagte im Fritz-Interview, wann man mit einem Ergebnis zu rechnen hat. Wenn wir viel Glück haben und alles geht deutlicher als erwartet, dann rechnen wir eigentlich nach 3 Uhr deutscher Zeit etwa nachts mit einem ersten verlässlichen Trend. Es kann aber auch gerne der frühe Morgen werden. Das ist sozusagen die zweite Version. Wovor wir alle Angst haben, ist, dass irgendwelche Anwälte in einem ganz knapp umkämpften Staat wie Ohio irgendeine Klage einreichen, die das Ganze wieder um Tage, wenn nicht sogar Wochen verzögert. Das ist weniger wahrscheinlich als beim letzten Mal, aber man kann es eben auch nicht ganz ausschließen. Bei der diesjährigen Wahl haben so viele Menschen gewählt wie schon seit 40 Jahren nicht. Bis zu 120 Millionen Menschen wollten ihre Stimme abgeben. Das ist eine Quote von etwa 60% der Wahlberechtigten. Vor 4 Jahren lag die Wahlbeteiligung noch bei etwa 51%. Mehr Infos zur US-Präsidentenwahl hört ihr im Fritz-Info um 11:30. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, hat eine Stunde gedauert. Ein uralt Sprechfunkhörer musste aus Warschau anrufen, um das Rätsel, welche Art teufelsaustreiberischer Musik hier heute in der Sendung gespielt werden wird, zu lösen. Es ist ihm gelungen. Ernst Busch, von dem werden wir heute das eine oder andere Liedchen dann noch hören. Und ansonsten, worüber reden wir? Na, über, sagen wir mal, die Grundfrage des historisch Resignierten oder des historisch resignieren Wollenden. Was kann man denn da eigentlich überhaupt machen? Wenn man sich jetzt nochmal den Irrsinn dieser Welt anschaut, was kann man da machen? An den amerikanischen Wahlen teilnehmen können wir nicht. Uns anschauen können wir sie, bringt aber auch nichts. Fällt von oben runter. Amerikanische Politik ist gewissermaßen wie Wetter oder Luftkrieg. Man sitzt unten, kann nur hochkriegen. Was runterkommt, ist jetzt Hagel, Sonnenschein oder Napalm. Hat man keinen Einfluss drauf, muss man sich nur dann irgendwie entsprechend unterstellen. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Ja, ah, na, so wird das nicht. Hallo, wer ist denn da? Ja, ich. Ja, das war jetzt irgendwie zu wenig als Antwort. Hallo? Ein bisschen konkreter muss es ja dann doch schon sein. Wer bist denn du? Naja, machen wir mal weiter hier. Sag mal, irgendwie ist diese, sag mal, amerikanische... Neulich schon Halloween, heute Ami-Wahlzirkus, der FU-Student im Keller kriegt irgendwie ohne auf die Reihe, die Feier, wie wir eben hören konnten. Hallo, wer bist denn du? Ja, wieder aus Magdeburg, der Sachsen-Anhaltist, den du mal hattest. Der Sachsen-Anhaltist. Genau, das fand ich so. Ist doch jetzt gewissermaßen total, gibt's doch praktisch gar nicht. Genau. Wie hoch liegt denn Magdeburg? Also, genau, folgendes, was sie gegen die Welt. Noch 5 Jahre abschmelzende Polkappen und Magdeburg ist auch weg. Genau, da stehen wir ja alle unter Wasser. So, was kann man denn nun machen, mein lieber Freund? Wie heißt du denn? Stefan. Naja, dann sag das doch mal. Deswegen, ja. Gut, folgendes, was kann man gegen diese ganze Welt machen? Nicht gegen die Welt, sondern wie kann man sich jetzt gewissermaßen, wenn man von tiefem Weltekel gezeichnet ist, wie kann man sich da halbwegs sinnvoll noch verhalten? Ja, ja, ich will mal so sagen, eigentlich, wenn du kommst doch auch gegen Recyclingpapier, oder? Recycling. Warte mal, Moment, ich muss mal hier erstmal das Radio laut leise machen. Genau. Ja. Und so, gut. Jetzt. Ja, selber bist du laut genug. Genau, weiß ich nicht. Ja, doch, glaub mir. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Tja, was kann man gegen den Umwelt, also du meinst jetzt nicht nur Umwelt, sondern auch Politik. Sagen wir mal, das ist doch heute wieder so eine klassische Situation. Ja. Irgendwie, man könnte ja fast, trotzdem es so nicht ist, aber sagen wir mal, ein Großteil des Schicksals der Welt entscheidet sich möglicherweise mit Optimismus, ich glaube es auch nicht, aber auch in der, sagen wir mal, heutigen Wahl. Ja. Also lass mal noch 5 Jahre irrsinniger Politik ins Land gehen, dann ist wahrscheinlich der Irrsinn total am Kochen. Oder? Naja, dann hat Osama Bin Laden die pakistanische Atombombe in der Hand und dann ist irgendwie Remi Demi voll angesagt. Naja, gut. Oder? Sagen wir mal, die letzten 3 Jahre haben die Amis ja irgendwie gut darauf hingearbeitet, dass das irgendwann mal passieren wird. Wenn es jetzt noch so weitergeht und dann sitzt du hier und sagen wir mal, Atombombe und schmelzende Polkappen. Dem kann man sich ja so ohne weiteres dann doch nicht entziehen. Nee, eigentlich nicht. Aber folgendes, mit den Polkappen habe ich ja mal so ein bisschen eine andere Idee. Also es ist ja so, die Polkappen schwimmen ja, es sei denn, also nehmen wir mal nur auf den Nordpol, ja, also die schwimmen ja da auf dem Wasser so drauf rum und schmelzen ab. Also da wird sich eigentlich vom Wasserspiegel her nicht viel ändern. Prinzipiell wird es Probleme werden beim Südpol, ja, also da, wenn der vom Land sozusagen... Ja, naja, reicht ja. Da das Eis, genau, wenn da das Eis runterrutscht, dann gibt's... Ja, jetzt sind wir hier nicht physikalisch besserwisserisch, sondern dann konzentrieren wir uns auf den Südpol, reicht ja auch. Jo, denn wollte ich nur sagen, also viele sagen ja, ach, dann schmilzt ja alles weg und dann überschwemmen wir ja alle. Ja, naja, aber das passiert ja auch, weil der den Südpol gibt. Ja, wenn es genau, nur schwimmendes Eis gäbe, dann wäre es wahrscheinlich relativ ideal. Genau. Ja, aber es geht auch nicht nur um Überschwemmung, sondern geht auch um Versteppung, geht um jetzt gewissermaßen die Veränderung der Grund, der Strömung in den Ozeanen und so. Also ich hatte damals, will ich mal ganz kurz sagen, deine Sendung, am 11. September hattest du ja auch eine Sendung, da hattest du eine schöne Frage gestellt, was passiert jetzt? Ja. Ja, das fand ich so toll, die Frage, alle haben gesagt, ach, ganz schlimm und so weiter und so fort. Du wolltest ja ein bisschen mehr fragen, was passiert jetzt? Und das fand ich schon eine sehr gute Frage. Ach, du meinst jetzt 11. September 2001? Genau. Ja, ich habe immer zu so einem Tagen, ja, immer X-Sendung. Hast du es genau abgepasst, also war ja auch auf dem Dienstag, passt ja ganz genau. Ja. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Was passierte? Also das konnte man damals überhaupt nicht erkennen, dass es zu solchen Invasionen kommt in aller Welt. Ich weiß auch nicht, wo das dann in der nächsten konnte Zeit man nicht erkennen. Das konnte man doch sofort sehen. Ja, aber nicht in Irak. Also Irak hätte ich nie für möglich gehalten. Also dass man irgendwo dort, wo es Öl gibt, ja gut, ja, im Nachhinein, wenn man es wüsste, woran es gelegen hat oder wer überhaupt der Schuldige ist und ob das geplant wurde und von wem es geplant wurde. Ja. Vielleicht war es ja auch nur wie der Zauberlehrling, meine Geister, die ich rief, die werde ich nicht los, genau. Im ganzen Bin Laden und so weiter und so fort. Das kann alles so möglich sein. Aber wie es im Nachhinein so weitergeht, ich habe den Eindruck, man geht grob gegen Russland eigentlich. So, man versucht Russland einzugrenzen, weil da eben noch sehr viele Sachen unerforscht sind. Ach, glaube ich nicht. Die Russen sind da raus aus dem Spiel. Die Russen sind da raus aus dem Spiel. Die interessieren ja keinen mehr. So habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man da so ein bisschen was einkesseln will. Also jetzt nicht militärisch, sondern rein wirtschaftlich die so ein bisschen. Wenn dann jetzt eher das Problem der Größen waren, dass es irgendwie eigentlich keine Russen mehr gibt und dass man jetzt machen kann, was man will. Ja, genau. Das teilt sich ja auch alles so auf. Und dann sich natürlich immer irgendwie ein bisschen verschätzt. So haben sie sich wahrscheinlich auch nicht vorgestellt im Irak. Aber weißt du, woran ich mich... Nee, aber die Frage ist... Was? Ja, nee, sag du nochmal, ja. Eine ganz interessante, also das war noch viel, viel früher, du erinnerst dich noch an die Zeiten, wo es DD64 gab. Ja. Das ist ja ungern vielleicht, oder doch der... Nee, gar nicht. Nee, das ist erstmal eine Sache. Da war die Frage, wie ändert sich das globale Leben in den nächsten 30, 40 Jahren? Und da gab es eine Sendung, ich weiß ja nicht mehr, wie das hieß, jedenfalls habe ich mir das so irgendwie gemerkt, dass sozusagen eine Völkerwanderung vom Afrikanischen dann irgendwie Richtung Europa gehen sollte. So, yeah. Also eine Vision oder wie auch immer. War mir dann damals auch noch irgendwie in Erinnerung geblieben. Und so eine Gedanken hätte ich vielleicht auch. Also das, ja, ist ja ansatzweise, ist es ja, doch schon passiert. Auch, sieht man doch im Mittelmeer, oder? Jetzt muss ja die Lager in Afrika... Viel stärker werden können. Ja. Also, aber jetzt, machen wir andersrum. Jetzt machen wir nicht Prognosen oder Analysen, sondern sagen, was macht man denn da? Die Frage, was kann ich dagegen tun, ja? Ja, so. Also klar, laut Scheiße brüllen und exorzistisch ernst Busch spielen. Aber ansonsten, was macht man? Ja, was macht man? Also im Grunde genommen will ich erstmal sagen, zumindest nicht den Leuten auf den Leim gehen, die sagen, alles, was von außen hierher kommt, sollte auch wieder raus. Also ich meine jetzt auch politisch und Ausländer und so. Ich war selbst mal Ausländer in irgendeinem anderen Land. Und da muss man sich natürlich auch unterordnen. Wo warst denn du mal Ausländer? Und dann... wo warst denn du mal Ausländer? Oh, ganz, ganz weit weg. Ganz weit weg. Na, wo denn? Ja, Nippon, also Japan, ja. So. Ah ja. Ja, ja. Und da fühlte man sich dann doch eben sehr wohl. Ich meine, bei uns haben wir in Deutschland immer so das Problem. Ich will da auf dieses Thema nicht kommen, aber weil vorhin noch das Thema war... Ja, aber ich fühle mich ja eigentlich auch wohl. Abgesehen von der Weltlage fühle ich mich wohl. Ja. Und ich glaube, die Leute sollten sich doch irgendwie innerlich ändern müssen, auch wenn wir jetzt von den Nazis... Na, aber dann sind wir wieder beim Recyclingpapier. Was machst du denn da? Was machst denn du jetzt konkret, dass du sagst, ich lebe irgendwie politisch bewusst? Ja. Und habe gewissermaßen abschmelzende Polkapfel im Hinterkopf. Ja, Fahrradfahren. Ja, ganz, ganz simpel, nicht das Auto nutzen, Fahrradfahren. Ein lieber. Kleiner Beitrag, aber... Ja. Und wenn man jetzt mal, politisch argumentiert? Was weiß ich, Drive and Drink oder sowas, das kannst du dann auch noch machen, oder? In der Richtung. Was, besoffen Auto fahren, meinst nein, du? Nein, nicht mit Fahrrad, meine ich jetzt, so in Spaß. Besoffen Fahrrad fahren? Nein. Aber ist jetzt auch nicht gerade eine Maßnahme zur Stabilisierung des Weltfriedens, oder? Das könnte man da als Motto nehmen, nee. Also Fahrrad fahren, so gut wie es nur möglich ist. Ja, was weiß ich. Was könnte man gegen Papier. Ja. Papier. Ja, wir in der Firma machen auch alles doppelt, machen sozusagen. Kennst du deinen örtlichen Bundestagsabgeordneten? Was? Ob du deinen örtlichen Bundestagsabgeordneten kennst? Ach du, sowas mit sowas. Du hast doch direkt, warst du wählen? Ja, als du letztes Mal wählen warst? Wo ich wählen war? Nee, warst du wählen, als letztes Mal Wahl war? Ja, selbstverständlich. Ach, du weißt aber nicht mehr, wen du gewählt hast. Nee, ich bin, nö. Und ich meine jetzt nicht die Partei, sondern man wählt doch auch immer noch einen Direktkandidaten. Ach, weißt du, so genau gucke ich da nicht. Mein lieber Scholli. Ah, kriegt sich die Direktkandidaten eigentlich an, kümmert sich nicht um den Südpol, fährt betrunken Fahrrad und hält es für eine politische Maßnahme. Alles klar, ja. Mein lieber Scholli. Na Stefan, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, danke. Okay. Oh, hat mir Spaß gemacht. Gut, tschüss. Tschüssi, tschüss. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. The colored girls say, take a walk on the wild side. One, two, three, four. Imagine there's no countries. It isn't hard to do that. Nothing to kill or die for. No religion to. Imagine all the people living life at peace. The colored girls say, take a walk on the wild side. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all people. Color girls say, peace. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Der ist nämlich geschalten, da kann man anrufen, wenn man hier zu Worte nicht kommt. So, musikalisch sind wir hier bei nicht Bush gegen Kerry, sondern Bush gegen Bush. Das war eben Bush und der nächste Song wird dann wieder von Ernst Bush sein. Das war eben George W. So, die Frage des heutigen Abends ist, was kann man machen, wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich nichts machen kann? Also, wie verhält man sich zu den gewissermaßen in seiner Lebenszeit, zu dem, was so Geschichtszeit ist, was so wie ein D-Zug durchrast und man steht so am Rand und überlegt, da müsste man noch wenigstens, wenn man schon so nicht zum Anhalten bringt, wie könnte man jetzt gewissermaßen die Geschwindigkeit dieses Geschichtszuges verändern? Wer da Vorschläge hat, und wir haben ja eben durchaus einen durchaus ernstzunehmenden geoökologischen Vorschlag quasi gehört, nämlich nicht zu fliegen, wenn man Zug fahren kann, und ist jetzt ein bisschen reduziert, aber Recyclingpapier zu kaufen. Wer da also Vorschläge hat, die vielleicht doch stärker ins Politische überlappen, kann hier gerne anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, hallo, hallo, hallo. Hier ist deine Waldtelefonzentrale. Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Ich bin der Thomas. Du rufst aus dem Auto an, nehme ich an. Genau so ist das. Du könntest mal die Fenster zumachen, dass es nicht so irre rauscht. Ja, weißt du, ich muss ein bisschen langsamer fahren. Und wenn man dann hier so langsam fährt, dann kommt man nicht vorwärts. Ja, aber wenn man langsam fährt, hat man eher die Chance, sich zu verständigen. Und wenn man das Radio ausmacht, dann würde man diese Rückkopplung umgehen. Nee, ich hab's gerade ausgemacht. Ach so, warum höre ich mich denn da? Kann ich dir nicht sagen. Na, pass mal auf, ich sag mal ganz schnell eins und dann kann ich mir das selber nochmal anhören. Eins! Siehst du, eins! Ja, gut. Wer bist du denn? So, also, ich bin der Thomas. So, warum fährst du denn Auto und nicht Fahrrad? Jetzt muss doch auch Lastfahrräder geben. Ja, Lastfahrräder vielleicht, aber keine Streckenfahrräder jedenfalls nicht. Für mich, ich muss jetzt gerade von Berlin nach Wittstock fahren und das ist doch eine Strecke. Und warum nimmst du da nicht einen Zug? Weil die Deutsche Bahn das so klasse in der Reihe gekriegt hat, die Strecke hier neu bauen zu wollen. Ja? Dass man mal den Trick des Express ganz schnell benutzen kann. Aber eh die so weit sind und mit ihrem Fuß, den sie hier auf der Strecke bauen, verzögert sich das alles. Also in einem halben Jahr oder so, da mag das wieder gehen. Was heißt denn das jetzt? Wenn man jetzt von Berlin nach Wittstock fahren will, kann man oder kann man nicht? Mit der Bahn nicht. Du kannst bis Neuruppin fahren. Ja. Und dann darfst du dich im Bus setzen. Und dann kannst du mit dem Bus von Neuruppin nach Wittstock fahren. Ja. Aber um die Zeit nicht mehr. Ach so. Weil wir sind ja nur hier nicht mehr Großstadt. Und von daher. Was heißt, wir sind nicht mehr Großstadt? Wer ist nicht Großstadt? Wittstock? Wittstock. Na, war Wittstock irgendwann mal Großstadt? Ja, pass auf. Wittstock, mein Lieber, jetzt übertreibe aber nicht. Die drittgrößte Stadt in Deutschland ist Wittstock. Die drittgrößte Stadt in Deutschland? Die drittgrößte Stadt in Deutschland. Sag mal, du hast aber auch einen etwas reduzierten Begriff von Deutschland, oder? Du meinst so klein Deutschland lausitzmäßig oder irgendwie? Überhaupt nicht. Nein, flächenmäßig ist das die drittgrößte Stadt, weil sie hier so eine bescheuerte Kreis-Ribitzen-Form und sowas gemacht haben. Ach so. Und alles eingemeindet haben. Da hast du denn Wittstock als drittgrößte Stadt. Flächenmäßig. Aber wohnt keiner da. Aber dann gibt es hier noch die UNO. Ja. Und die UNO legt ja Sachen fest, wie so ein Gebiet bevölkert ist. Bei euch gibt es die UNO? In Wittstock gibt es die UNO? Auch das. Und das, was die sagen, na? Die sagen, Wittstock ist unbewohnt, weil die bestimmte Einwohnerzahl pro Quadratmeter. Na, will ich da sagen, Raum ohne Volk. Jawohl, ja. Nicht ausreicht. Ja. Also, super. Absolut krass, ne? Ja. Also aus UN-Perspektive ist Wittstock unbevölkert. Unbevölkert. Und könnte jetzt gewissermaßen ohne Schaden bombardiert werden. Ja, ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber. Ja, ich meine, kann ja. Das ist, was die Amis falsch ist, dieser. Na, warte. Na, warte. Einfach die Frage, habt ihr vielleicht auch keine Massenvernichtungswaffen? Nee, haben wir hier nicht verstanden. Naja, siehst du, ist doch ein guter Grund, dass die 101. Luftlandedivision da einmarschiert in Wittstock. Genau. Und mal für demokratische, ein bisschen für demokratische Wahlen sorgt. Das wäre eine Idee. Genau. Was ich dir eigentlich erzählen will. Habt ihr Öl, Speiseöl im Konsum? Wir haben Aldi. Wir haben ja, Aldi, siehst du, da siehst du, da ist doch Öl. Und da ist Öl ohne Ende. Siehst du, ja, bis zum Abwinken, die ganzen Regale voller Olivenöl. Nee, Olivenöl auch nicht im Aldi, Mensch. Sag mal. Ach so, natürlich auch bei Aldi. Ja, weiß ich nicht. Ja, was denn für Öl? Haben die da bei euch noch? Ihr macht Fahrrad mit eurem, ihr macht euer Salat mit Fahrradöl an oder was? Sonnenblumenöl, mein Sonnenblumenöl, jetzt hau ich's auf die Kacke. Na gut. Nee, pass auf, was du vorhin gesagt hattest, dass die OSZE keine Beobachter zu den Amis schicken wird. Ja. Die haben das wirklich gemacht. Die haben Wahlbeobachter nach Amerika geschickt. Da freut sich der Ami aber, oder? Ja. Leben die noch? Ja, also, weiß ich nicht. Aber die trauen sich wohl nicht ran. Weil die Chefin von denen ist Rita Süßmuth. Ach, echt? Echt. Eieiei. Da habe ich neulich einen Bericht hier, da gedacht, bin ja gespannt, wie das Ergebnis ausfällt. Aber die können natürlich nichts sagen, ne? Ja. Naja, gut. Ach, das wolltest du jetzt mal klarstellen. Erstens, dass Wittstock ein Aldi hat, keine Einwohner. Wittstock ist also flächenmäßig... Und die drin flächenmäßig, aber eben unbewohnt. Okay. Stefan, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, tschüss. So, oh Mann, das ballert mir aber selber hier auf den Kopf. Hallo, wer bist denn du? Wer? Basti. Ja. So, Basti, was kann man denn nun machen, wenn man das Gefühl hat, dass man nichts mehr machen kann? Ja, ich weiß nicht, was man denn machen kann. Ich rufe eigentlich an, weil ihr vorhin diskutiert habt mit den Billigfliegern, wie die denn so billig sein können. Ja. Ja, und weiß nicht, ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei der Lufthansa und der meint, das geht alles auf Kosten der Sicherheit. Ja, das zum Ehen. Nee, aber sag mal, wenn jetzt ein Flug irgendwie 15 oder 20 Euro kostet, dann kann man doch irgendwie ausrechnen, wie viel fliegen da? Wie viel kosten jetzt irgendwie die Besatzung, Piloten und Stewardess, Flugzeug sauber machen und volltanken? Und man hat doch irgendwie das Gefühl, dass jetzt der Eintrittspreis der Passagiere nicht ausreicht, um das Flugzeug vollzutanken und die Besatzung zu bezahlen. Ja, und die Besatzung ist ja ohne Zweifel da. Selbst wenn die ganz unsicher fliegen, wird es ja trotzdem mit Benzin nicht billiger. Ja, stimmt. Die können ja nicht sagen, wir wollen hier heute total unsichere Benzin haben. Ja, ne, weiß nicht. Aber Wählst ich habe noch ganz viele Maßnahmen zum Vorschlagen, was man denn so sparen könnte. Ich habe da mal ein ganz tolles... Nee, geht ja nicht um Sparen. Das geht um, was macht man, wenn man das Gefühl hat, man müsste was machen, aber man kann nichts machen. Ja, siehst du, man könnte zum Beispiel alle Fläche nutzen, um, weiß ich, auf Solarenergie zu setzen. Wieso? Ja, was machst du, wenn die Sonne nicht scheint? Dann hast du keine Energie. Hat man Pech gehabt. Naja, so geht's ja nur ohne ich. Ja, klar. Also jetzt einen halbwegs vernünftigen Vorschlag hast du nicht. Nein, weiß nicht. Was machst du denn persönlich, dass du das Gefühl hast, sagen wir mal politisch, dass die Welt, in der du lebst, eine bessere wird von Tag zu Tag? Ich persönlich nichts, aber zum nichts? Freunde von mir... Jetzt auf. Also das ist ja das Allerblödeste, was man sagen kann. Ich mache nichts, aber Freunde von mir machen irgendwas Gutes. Ja, ist okay. Ich mache bestimmt auch was Gutes, aber mir fällt jetzt so spontan nichts ein. Also, und wieso gehst du davon aus, dass du was Gutes machst? Das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Das ist doch nicht so, dass man, nur weil man nett ist, dass man dann davon ausgehen kann, dass man was Gutes macht. Ja, sicherlich nicht. Na, wahrscheinlich nicht. Kaufst du Recyclingpapier? Nee. Machst du dir Gedanken um den ganzen Verpackungsmüll? Nee. Nee. Machst du die alle nicht? Ja, Heizung an und Fenster auf, oder? Also, siehst du. Machst du dir Gedanken um die Polkappen? Machst du dir Gedanken um 100.000 tote irakische Frauen und Kinder? Ich denke mal, Gedanken macht sich da jeder rum. Aber überhaupt ja nicht, dass sich da jeder drum Gedanken macht. Ich mache überhaupt da nicht. Drum, da ich, wieso? Mal, ist schwer, so und was kommt denn da raus, wenn du dir Gedanken machst? Hm? Was passiert denn da, wenn du dir Gedanken machst? Jetzt erzähl doch mal, welche Gedanken du dir anlässlich des Irakkrieges gemacht hast. Stimmt das überhaupt mit 100.000 Toten? Zivilisten im Irak. Ja, genau, das ist die Sache. Also, das ist die Sache. Das ist jetzt eine Frage an dich. Stimmt die Zahl oder nicht? Ich hab's dir eben gesagt. Ja, ich weiß es nicht. Habe ich sie mir ausgedacht oder beruht die auf irgendwas? Wie? Habe ich mir die ausgedacht oder beruht die auf irgendwas? Mein Lieber, du kannst doch nicht sagen, du machst dir Gedanken. Ja. Aber du hast ja doch irgendwie, stellst du jetzt gerade unter Beweis, dass du keine Gedanken machst. Doch, ich denke schon. Wieso? Wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendwie 500.000. Meinetwegen, die Menschheit fährt so viel mit Autos rum, dass die irgendwann die Temperatur steigen wird, darüber denkt man nach, aber... Ja, Temperatur steigen hast du jetzt eben vom Geoökologen gehört. Ja, genau, habe ich vom Geoökologen gehört. Aber hast du also noch nicht nachgedacht, sondern hast du dir angehört? darauf. Ja, natürlich guckt man sich jede Menge Zeug an oder hört sich irgendwas an. Aber Gedanken machen heißt ja, dass man ein paar Sachen zusammensucht, genau. Versucht die als Bild zusammenzusetzen, merkt, dass das Bild unvollständig ist, dass man nochmal irgendwo nachkicken muss oder nachlesen oder sich drum kümmern muss und würde dann am Ende irgendeine Form von Schlussfolgerung daraus ziehen. Ja, genau. Jetzt lass uns doch mal an deinem Gedanken machen teilhaben. Mach dir doch mal laut Gedanken. Dass worüber? Man mal so mitkriegen kann, wie du dir Gedanken machst. Worüber soll ich mir Gedanken machen? Worüber du willst? Über die Wahl heute, über den Irakkrieg, über Terrorbekämpfung, über Hunger in der Welt, über Ökologie, was du willst. Mir egal, über Nazis in Deutschland, wie du willst. Aha, dann mache ich mir doch jetzt am besten mal Gedanken über, ach Mensch, das ist so schwer. Man kann sich über so vieles Gedanken machen. Nee. Sag nicht so vieles. Sag nicht, ich bin klug, aber zu faul zum Lernen. Ja, okay, doof ist doof. Da helfen keine Ausreden. Da hilft doch nicht, meine Freunde machen sich aber Gedanken. Entweder machst du dir Gedanken oder hast du die Gefühle, hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ich habe durchaus das Gefühl, dass ich mir schon mal Gedanken gemacht Wann hast du dir Gedanken gemacht? Ja, zum Beispiel, zu welchem Thema das, hast du dir schon mal Gedanken? Ich im Prinzip schon geredet habe, diese Klimaerwärmung. Und was hast du denn jetzt für Gedanken gemacht? Was ist rausgekommen? Ich habe mir gedacht, wir fahren viel mit Autos und dadurch die Abgase und dadurch ist das eben das, was ich gehört habe. Und genau das ist es. Man müsste es im Prinzip ändern, aber wie sagt man so schön? Das ist aber nicht Gedanken machen. Du hast ja irgendwas angehört und hast gesagt, vielleicht ist es nicht so okay. Irgendwie müsste man was anders machen, aber man sollte doch anders machen. Gedanken aufgrund von Sachen, die man hört, oder? Sonst würde man sich ja keine Gedanken machen. Ja, aber doch nicht, indem man da irgendwie da sitzt, sein Kuschelbärchen an der Brust hat, die Beine auf dem Tisch und du dann so vorbei plätschern lässt. Das ist doch nicht Gedanken machen. Ja, gut. Das ist aber auch unheimlich schwer, das jetzt im Radio so rüberzubringen, wie ich mir Gedanken mache. Wieso, meinst du? Ich finde schon. Ich finde es schwer, jetzt so zu beschreiben. Nee, wenn man sich Gedanken gemacht hat, dann kann man doch hinterher nur wütend werden oder einen Lösungsvorschlag haben. Ja. Oder total resignativ sein und den festen Entschluss gefasst haben, jetzt Selbstmord zu machen. Oder so. Ja, aber nun klingst du weder nach Wut, noch nach Lösungsvorschlag, noch nach Selbstmord. Ja. Und insofern würde ich jetzt im Umkehrschluss daraus folgern, du hast ja eigentlich hast du dann doch keine Gedanken gemacht. Weil sonst hättest du jetzt bei einer der drei Varianten landen müssen. Ja, irgendwie schon, aber... Oder? Also außer so, klar ist, Leute totschießen ist eigentlich nicht schön. Da müssen wir irgendwas machen. Aber das ist ja nicht Gedanken machen. Also da kannst du ja hinnehmen, wo du willst. Findet Busch auch nicht dufte. Findet irgendwie auch keiner, also so richtig Leute totschießen. Eigentlich, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Sind wir mal ehrlich, ist es schon irgendwie scheiße. Oder? Na, was soll das jetzt? Auf dem Level warst du so deine Argumentation quasi. Dass so viele Autos rumfahren und dann möglicherweise die Temperatur ist irgendwie, aber so richtig überzeugt bin davon auch nicht. Ist ja nicht schön. Aber ich habe Freunde, die sich schon mal Gedanken gemacht haben. Und jetzt verarschst du mich noch. Nein, ja nicht. Ich versuche dich jetzt bloß, also wenigstens jetzt an der Stelle mal wütend zu machen, dass du dir dann wenigstens in diesem Gespräch anfängst, Gedanken zu machen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Das Leben ist hart, oder? Auf jeden Fall. Genau. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Was ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden ein Atom. Sag Gott bei dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein, Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Clay und Cloy aus USA sind für die Etappe da, sollen die German Boys verrecken in dem Sand? Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht alt, hält nicht jeder schützend über ihn die Hand. Go home, ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst für Deutschland sein. Ami, lern die Melodei von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Wer den Kamm ihr bricht in zwei, bricht sich selbst das Knick dabei. Uralt ist das Märchen, traurig, aber wahr. Go home, Ami, Ami, go home. Lass in Ruhe den deutschen Strom. Denn für deinen Way of Life kriegst du uns ja doch nicht reif. Gruß von Lorchen, bon plaisir, der Kamm bleibt hier. Ami, hör auf guten Rat, bleib auf deinem Längengrad, denn dein Marschall bringt uns zu viel Kriegsgefahr. Auch der Frieden fordert Kampf, setz die Kessel unter Dampf, Anker hoch, das Schiff ahoi, der Kurs ist klar. Go home, Ami, Ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag und deine Vater rein, rühr dich an dein Töchterlein, Lorelei, solang du singst. Ernst Busch. Busch gegen Busch gewissermaßen ist heute das musikalische Programm. Wenn Fritz in Falkensee, dann 102,6. Fritz Info. Na, das gibt mir doch die Gelegenheit hier um 23.30 Uhr ein paar Worte zum Wetter. Alle reden über die US-Wahl, wir reden über das Wetter. In der Nacht bleibt es wolkig, aber meistens trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Morgen erwarten uns viele Wolken und teilweise auch Nieselregen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad. Das sind Fakten, das sind Tatsachen, die eigentlich nur im Wetter stattfinden können. Jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Bei der US-Präsidentschaftswahl hat es auch dieses Jahr wieder viele Beschwerden gegeben. Eine von unabhängigen Wahlbeobachtern geschaltete Hotline verzeichnete rund 20.000 Anrufe. Ein Sprecher sagte, vor allem aus den Staaten, in denen die knappsten Ergebnisse erwartet würden, kämen Anrufe. Ein befürchtetes Chaos sei aber ausgeblieben. Die Wahlbeteiligung dieses Jahr liegt voraussichtlich bei 60%. Letzten Umfragen zufolge ist das Rennen zwischen US-Präsident Bush und dem Herausforderer Kerry völlig offen. Terroristen haben einen Anschlag auf das Bernabeu-Stadion in Madrid geplant. Laut den spanischen Behörden wurden dabei 4 Verdächtige entsprechende Pläne gefunden. Die Terroristen wollten demnach bei einem Spiel von Real Madrid einen verheerenden Anschlag verüben. Die Industrie- und Handelskammer in Frankfurt-Oder wirft Jugendliche auf Lehrstellensuche vor, nicht mobil genug zu sein. In einer Nachvermittlungsaktion seien 250 Stellen angeboten worden, die nicht vor der Haustür lagen. Davon wurden dem Verband zufolge nur 5 angenommen. Sport in der Fußball-Champions League hat Werder Bremen gegen den RSC Anderlecht gewonnen. Das Spiel ging 5:1 für Werder aus. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären gegen die Kassel Huskies 1:0 gewonnen. Der Verkehr, Fritz, mit 2 Meldungen. A13 Dresden Richtung Schönefelder Kreuz. Behinderungen zwischen Karlau und wo? Und Kittlitz. Grund ist dort eine Baustelle. Und Stadtautobahn Berlin A111 Oranienburg stadteinwärts Richtung Berlin-Charlottenburg. Im Tunnel Ortskern Tegel ist der rechte Fahrstreifen nach einem Unfall blockiert. Ansonsten gute Fahrt für euch. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20+1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20+1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. There's been a lot of talk about this next song. This song is not a rebel song. It's fall. It's Sunday. Bloody Sunday. I can't believe the news today. Can't close my eyes and make it go away. How long? How long? Must we sing this song? How long? Too long. Too long. Tonight, we can be as one. Tonight, tonight, tonight. Broken bottles under children's feet. Bodies strewn across the damn streets. But I won't heed the battle call. It pushed my back up against the wall. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll. And the battle's just begun. This many lost. And who has won? The trenches dug within our hearts. Mothers, children, brothers, sisters, torn apart. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. We sing this song. How long? Too long. For too long. Tonight, we can be as one. Tonight, tonight, tonight. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll it. Anyone who wants more details on my agenda can find them online. The web address is not very imaginative, but it's easy to remember. Wipe the tears from your eyes. Wipe your tears away. Wipe your tears away. Wipe your tears away. Wipe your bloodshot eyes. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Let's roll. And it's true, none of me. One fact is fiction and TV reality. And today the millions hunt. We eat and drink while tomorrow they die. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. Sunday, bloody Sunday. U2-Klassiker Bloody Sunday, gesungen vom amtierenden US-Präsidenten. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche hier sowieso ins Mikrofon. Ihr aber, ihr könnt auch ins Mikrofon sprechen, wenn ihr was zum Thema, was macht man eigentlich, wenn man das Gefühl hat, dass man ja nicht machen kann. Wenn ihr auf diese Frage eine Antwort habt, wenn ihr da praktikable Vorschläge habt, dann könnt ihr gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Das ist, wie gesagt, die eine Möglichkeit. Die andere ist, sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Der ist schon hier schalten, will ich mal sagen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Hallo, hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, Tag. Ja, ich höre. Aber ist ja aber auch voll eine komplette Männersendung wieder mal, oder? Naja, kann sein. Naja, wir wollen mal sagen, der amerikanische Präsident ist ein Mann, sein Vizepräsident ist ein Mann, der Gegenkandidat ist ein Mann, der Vize-Gegenkandidat ist ein Mann. Ja. Mann, oh Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ich wollte erstmal deine Frage beantworten, warum die Billigflieger so billig sein können. Achso, das interessiert mich eigentlich ein Dreck, ein Verbrechen ist es, aber erzähl mal. Weil sie verkaufen immer nur ein ganz kleines Kontingent an Plätzen, die billig angeboten werden und deshalb muss man auch mal sehr früh buchen. Und dann kriegt man die auch gar nicht mehr zu den Billigpreisen, wenn man kurz vorher bucht. Ah ja. Und was wäre jetzt aus deiner Perspektive denn nicht Billigpreis? Naja, gut, ist immer noch meistens relativ billig, so aber dann 100 Euro. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass man mit dann mit diesem Preis, dass man damit einen Pilot wird man ja nicht mit links. Und einen Co-Piloten und die Mannschaftsbesatzung und einen Tank. Das ja nicht machen, oder? Wissen wir nicht. Die machen doch genug Unsinn, der sich nicht rechnet. Na, ich denke schon, also ich weiß nicht, wird sich schon rechnen. Und vielleicht ist irgendwie, sagen wir mal, Billigfliegerei nicht anders als der Irakkrieg. Rechnet sich ja auch nicht. Also meine Theorie zum Irakkrieg wäre... Also die Überlegung ist ja, aber die Hoffnung ist wahrscheinlich die, dass es sich rechnet. Ja, meine Theorie wäre gewesen, viel schlauer gewesen, alle Iraker das ganze Geld zu geben, was man in die Waffen investiert hätte. Es war so viel Geld, dass jeder Iraker fast 100.000 Euro gekriegt hätte. Das stimmt, hätte man ich denke auch immer, die hätten auf Saddam Hussein das Land abkaufen können, oder? Wäre billiger gekommen. Wäre entschieden billiger gekommen und wäre auch irgendwie eine generös humanistische Geste gewesen. Genau. Die Amis wären total beliebt gewesen. Überall schöne Nicht-Schweinefleisch-Döner. Ja. Oder? Wäre doch super gewesen. Dann wollte ich noch aufklären, dass es eigentlich noch einen dritten Kandidaten gibt, den fast keiner kennt. Ralph Nader. Genau. Ja. Der aber letzte Mal der unglückliche Rolle gespielt hat, oder? Ja, weil er hat die Stimmen geklaut. Er hat dem armen Al Gore die Stimmen geklaut. Naja, aber das war aber auch so ein Loser von vornherein, oder? Ja, mein Gott. Ach, Mensch. Die Westerwelle als Kanzlerkandidat. Ja, aber überhaupt, ich meine, eigentlich will man diesen Ami-Wahlkampf sehen, ist doch, was Bush da veranstaltet, eklig bis zum Abwinken, aber was Kerry da veranstaltet, genauso, oder? Ja, ist beides. Also was ich immer ganz lustig finde, es gibt so eine Karikatur im Internet, jibjab.com. Das ist My Land and Your Land. Muss man sich mal angucken. Ach so, da musst du nochmal buchstabieren. jibjab.com. Jibjab. Na, dann kick doch gleich mal nach. Nicht, dass hier irgendwas ungeprüft quasi über den Sender geht. Ist jetzt schon wieder hier ein Ü-Wagen angesagt? Ja. Jetzt gibt's einen Ü-Wagen hier. J, warte nochmal, J. J-I-B? Ja, J-A-B.com. .com. So, du musst jetzt mal hier eine Weile die Klappe halten, bist gleich wieder dran. Hier ist jetzt im Ü-Wagen die Kollegin Markwald. Hallo. Hey, Kuttner. Tag. Guten Abend. So, wo bist denn du? Ich bin in einer Disco, hörst du das nicht? Spitze. Nee, ich bin im Sony Center, genauer gesagt im Cinestar. Ja? Weil hier gibt es so eine richtig offizielle Wahlabendparty, Wahlnacht bis morgen früh von den Democrats Abroad. Was so viel bedeutet, dass ich hier rumlaufe und um mich herum fast nur Englisch gesprochen wird. Ganz, ganz viele Amerikaner sind hier, denn es sind ja in Berlin so mindestens 12.000. Also so viel sind zumindest statistisch erfasst. Mhm. Aber es leben ja sicherlich ein paar mehr hier. Und hier hat man jedenfalls gesagt, alle sollen herkommen und ihr kleines Wohnzimmer gegen ein großes Wohnzimmer und ihren kleinen Fernseher gegen große Leinwände eintauschen. Und nun ist es so, dass man in den Sinister reingeht, die Treppen runterfährt und dann hat man hier so riesen Leinwände, auf denen das Programm von CNN übertragen wird. Also das, was man im Prinzip auch zu Hause sehen könnte, kann man sich hier mit vielen anderen gemeinsam angucken. Und das ist so ein bisschen wie so eine, naja, wie man sich wahrscheinlich so eine amerikanische Wahlabendparty auch vorstellen muss. Es gibt Unmengen von Fressen. Alle stehen rum, essen frittiertes Zeug und trinken Alkohol. Schieben sich noch ein Eis hinterher, es hängen Luftballons hier rum und Leute laufen umher mit John Kerry Buttons an der Jacke und starren auf die Leinwände und sind gespannt, was sich da tut. Aber es ist ja klar, bis 1 Uhr wird erstmal noch nicht viel feststehen. Da ist erstmal nur so sanftes Eingrooven angesagt. Aber der Abend wird ja dementsprechend lang hier sein. Insofern um 2 wird nochmal ein großer Kinosaal aufgemacht und da wird dann auch eben Fernsehprogramm übertragen. Und ich bleibe mal noch ein bisschen hier, um zu gucken, wie die Stimmung sich hier so entwickelt im Laufe des Abends. Sind denn Essen und Trinken umsonst? Würde ich ja auch Demokrat werden. Ist nicht ganz umsonst, aber man sagt, wesentlich billiger als normalerweise. Und es ist ja auch so, dass es bis morgen früh gehen soll. Also es soll dann auch irgendwann ein Frühstück geben. Auch viel billiger als normalerweise. Und für mich hier der absolute Höhepunkt des Abends, ich weiß nicht, ob ich so lange aushalte, um 2 soll eine große Stars and Stripes Torte hier reingetragen werden. Wow. Der Ami haltet Feiern raus, oder? Ja, ich sag's dir. Gibt's eigentlich auch eine Republikaner-Party? Weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Nee, oder? Ich glaube nicht. Es gibt noch eine noch viel, viel stärkere Pro-Kerry-Party. Das ist von Vote 44. Das ist so eine Aktion von Amerikanern, die hier in Europa leben, die sich dafür eingesetzt haben in den vergangenen Monaten, dass eben Kerry gewählt wird als 44. Präsident. Und die haben eine Party im Tränenpalast angesetzt. Auch mit Live-Musik und Wim Wenders soll da angeblich hinkommen und sein neuer Film Land of Plenty, der ja so eine amerikanische Geschichte ist, soll da gezeigt werden und so. Das ist im Tränenpalast, aber wobei, ich bleib hier. Tränenpalast irgendwie als Überschrift für eine Wahlparty hoch irgendwie scheiße ist, oder? Lässt Böses ahnen. Genau. Nicole, ich danke dir. Jo, wir hören uns ja vielleicht heute nochmal. Tschüss, schöne Party noch. Viel Spaß mit der Stars and Stripes Torte. Hallo, bist du noch da? Na klar, bin ich noch da. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wie heißt du denn überhaupt? Gregor. Gregor, jetzt hättest du auch gleich sagen können. Sorry. Naja, hätte ich auch gleich fragen können, sorry. So, Gregor, wo waren wir denn jetzt? Wir waren gerade bei Jib Jab. Hast du nachgeguckt? Jib Jab, ach so, ja. Was ist denn? Ja, da ist gleich wieder was aufgesprungen, was ich ja immer hasse, aber das ist natürlich so. Und dann muss man, wo muss man jetzt darauf drücken? Da auf die Animation? Genau, und da gibt es zwei Videos. Und eins heißt, This is My Land. Ah, ja, ja, ja. Aha, aha. So, aber wir wollen mal jetzt nicht von der Frage ablenken. Ja, also. Ja. Ich fand, ich habe ja am Wochenende, ich habe jetzt nur im Kino diesen Film gesehen, Fahrenheit 9/11, und habe ihn mir gestern auch nochmal angeguckt. Und ich finde es eigentlich irgendwo echt erschreckend, weil es gibt schon so einen Film darüber, der eigentlich vieles zeigt. Also gut, ich denke mal, es ist sehr, sehr einseitig beschrieben alles. Aber trotzdem, der eigentlich mal vielleicht Leuten einen Denkanstoß gibt und eigentlich trotzdem überhaupt nichts bewirkt. Also eher vielleicht im Ausland noch mehr bewirkt eigentlich als in Amerika. Und fand ich schon sehr erschreckend eigentlich. Ja, in der Welt ist er ja extrem unbeliebt. Sagen wir mal, wenn die Welt jetzt abstimmen könnte über den amerikanischen Präsidenten, dann würde Bush mit Sicherheit verlieren. Genau. Und ist aber auch eine irgendwie etwas seltsame, zweifelhafte Situation, oder? Ist ja jemand, der wirklich, sagen wir mal, auf die Geschicke der Welt tatsächlich nachdrücklich, nachhaltig Einfluss nimmt? Ich denke einfach, im eigenen Land gibt es so viel Propaganda und dieser eigene Nationalstolz ist da noch viel deutlicher ausgeprägt als hier in Deutschland. Ja. Dass die Leute da wirklich den eigentlich vergöttert haben. Also wirklich, dass es wirklich einfach wirklich gespalten ist. Die einen sagen wirklich, er ist toll und gerade noch, weil die anderen vielleicht sagen, er sei so scheiße, dass sie sich da eher noch in ihrer Meinung bestätigt fühlen. Aber was macht man da, außer jetzt Michael Moore sich anschauen oder Michael Moore lesen? Oder? Naja, spätestens in 4 Jahren sind wir ihn sowieso los. Ja, aber vielleicht ist es dann schon irgendwie alles ein bisschen zu spät, oder? Hoffen wir das nicht. Ja, also ich meine, man kann als Außenstehender da echt wenig machen und das ist einfach nur ein Hoffen. Also ich meine, wenn man jetzt mal irgendwie überlegt, nach dem 11. September, dass die Amis dann Afghanistan angegriffen haben, war ja wahrscheinlich schon immer noch schwachsinnig genug, aber verständlich. Verständlich und ich denke auch, dass Afghanistan eine komplett andere Situation war als der Irak. War auch irgendwas anderes. Aber dass sie dann irgendwie in den Irak einmarschieren. Also ich meine, aber auch mit den Folgen, die es hat, oder? Die können doch jetzt nur, und egal ob der Präsident Bush oder Kerry heißt, die können doch jetzt in der islamischen Welt tendenziell eher nur gehasst werden. Na klar, oder? Und sagen wir mal, das terroristische Potenzial, wenn man irgendwie, hat sich doch wahrscheinlich verzehn- oder verhundertfacht. Es ist ja auch nicht so, dass gerade die Anschläge zurückgegangen sind. Ja, so. Und die Frage ist, kann man so eine Entwicklung denn zurückdrehen? Kriegt man das denn irgendwie wieder auf die Reihe? Also, eher wahrscheinlich weniger. Also sagen wir 100.000 tote irakische Zivilisten, da hören da wahrscheinlich 100.000, 200 oder 300.000 Betroffene dazu, die irgendwie nur hassen können. Ja. Die werden so easy hergestellt. Kann man nichts machen. Und die kann man jetzt, selbst wenn es Kerry heißt und der ein ganz guter Mensch sein sollte, kriegt er da irgendwie nicht zurückgedreht. Ja. Also ich denke, jetzt ist sowieso auch, selbst wenn Kerry jetzt Präsident werden würde. Ja, der wird ja auch einen Standards machen, oder? Ja, er kann vor allen Dingen nicht. Er steckt jetzt sozusagen, Bush hat ihm sozusagen den Scherbenhaufen davor geworfen. Ja. Und er kann jetzt entweder wie in Vietnam sozusagen sich zurückziehen und da einfach den Scherbenhaufen da lassen. Mhm. Oder wirklich versuchen, es irgendwie möglich noch zu retten. Aber nur weil Kerry jetzt an der Macht ist, werden die Irakis die Amerikaner auch nicht besser finden. Ja. Es wird zu keiner Verbesserung führen. Aber was geht denn da in dir vor? Also wenn du jetzt irgendwie sowas so betrachtest und dir dann offensichtlich auch Gedanken machst oder Gedanken gemacht hast, das war ja eben das Problem bei dem Hörer davor, der irgendwie versuchte immer das Bild zu erzeugen, dass er sich Gedanken macht, aber doch ganz den Eindruck zu hinterlassen, ist ihm dann nicht gelungen. Was passiert denn da bei dir, wenn du dir solche Art Gedanken machst? Was macht man denn da, wenn man das Gefühl hat, man kann sowieso nichts machen? Ja, ist schwierig, aber man kann wenigstens drüber nachdenken und versuchen, Lösungsansätze zu finden oder in irgendeiner Art oder vielleicht erstmal die Fehler vielleicht suchen, die gemacht wurden und vielleicht eher zur Zukunft sich überlegen, dass man diese Fehler nicht wiederholt, wenn sie schon gemacht wurden. Ja, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber sagen wir mal, da gibt's auf der einen Seite die Weltpolitik, über die wir jetzt bitte reden können, und auf der anderen Seite gibt's Gregor. Ja. Gregor ist nur ein kleiner Part und das ist halt immer so. Genau. Als kleiner Mensch fühlt man sich ja immer sehr, sehr allein und hilflos, aber man hat ja auch gesehen, dass selbst riesige Menschenmassen wie die Demonstrationen vor dem Irakkrieg, bevor der begonnen hat, was ja fast so große Bewegungen waren wie bei vor dem Vietnamkrieg in Amerika, ja, dass selbst solche Massenbewegungen nichts ausrichten konnten. Selbst Länder, die sich komplett im Sicherheitsrat, wo Deutschland Gott sei Dank drin war zu dem Zeitpunkt, ja, sich dagegen gewehrt haben und es gab keine UN-Resolution und nichts und es ließ sich nichts machen. Also es liegt nicht nur an der einzelnen Person, die eigentlich nichts machen kann, es können ganze Staaten eigentlich nichts tun. Also darum fühlt man sich als kleiner Mensch vielleicht dann doch noch hilfloser als alles andere. Ja. Und jeder andere, der so eine Art Krieg angefangen hätte, den würde man ja als Kriegsverbrecher vor das UN-Dings-Tribunal stellen, oder? Als hier Saddam Hussein in nach Kuwait eingewandert ist. Ja, ein klassischer Preemptive Strike quasi. Ja. Kam die Amerikaner gleich an. Also ich denke, also der Bush, also ich weiß nicht, ob der Bush wirklich die Entscheidung da alle selber fällt und ob er eigentlich der Machthabende ist oder ob er nicht auch eigentlich mehr oder weniger die Marionettenpuppe im Vordergrund ist. Weil es ist schon merkwürdig, dass er natürlich Sohn und Vater Präsident ist eigentlich. Schon naja, ist wie in Nordkorea auch so. Ja. Da ist dann auch der degenerierte Sohn an die Macht gekommen. Aber ob das hilfreich ist in Nordkorea auch? Nee, hilft da auch nicht weiter. Gregor, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Okay, tschüss, dir auch. So, wir machen mal weiter hier mit, wir telefonieren gleich weiter, aber erst einmal ein bisschen Buschmusik und dann gibt's natürlich den Zusammenschnitt der letzten Sendung, den wir uns dann heute hier auch anhören werden. Ihr wisst ja, David schneidet immer die Sendung mit, nimmt sich dann so Teile dessen raus, was ich gesagt habe und schneidet sich dann selber dagegen hinein, sodass dann so eine Art Hörspiel entsteht. Das dauert immer 3-4 Minuten und dieses Hörspiel ist dann in aller Regel auch wieder die Fortsetzung eines Hörspiels, das ein Zusammenschnitt in der Woche davor war und so baut dann ein Teil aufs andere auf und insgesamt erhebt sich dann ein wunderbares Hörspiel. Wir haben sind jetzt schon, was diese neue Folge betrifft, bei Folge 4. Die hören wir uns gleich an. Ihr habt aber immer noch die Gelegenheit, euch parallel dazu, wenn jetzt eure Seele des Redenwollens überquält, euch an den halbautomatischen Anrufbeantworter zu wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 3932. Rosen auf den Weg gestreut. 1931. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihrer Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er sie ankläfft, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Seelen hetzen, sag ja und Amen, aber gern. Hier habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen, und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein? Das ist ein Pazifistenfimmel. Wir möchten nicht gern Opfer sein. Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Hitlerdolch tief bis zum Heft? Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Der asoziale Staat in die Zukunft. Dritter Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als ich mal wieder spät von der Arbeit kam und diese endlich kündigen konnte, weil er als ansonsten auch begeisterter Hartz-IV-Aspirant an mir Überzeugungsarbeit für die soziale Solidarität zu leisten imstande war. Wenn auch nicht so weitgehend, dass ich nicht auf die Idee, einen ordentlichen Nebenverdienst mittels Fahrradkuriertätigkeit zu meiner Sozialhilfe anzustreben gekommen wäre. Allerdings überzeugte er mich auch schnell davon, dass Nichtstun und Biertrinken in unserer Situation weit aus angemessener wäre. Du trinkst Kindel. Berliner Kindel Jubiläumspilsner, um genau zu sein. Und fühlst dich da irgendwie auch aufgehoben und heimatlich und sagst, Kindel ist irgendwie meine Marke? Ja, sogar schon immer eigentlich. Echt? Ja, ich komme ja auch aus Berlin. Ja, Kindel ist so ein, das rundet mein Leben praktisch ab. Ja, dann mehr denn je. Ja, der Tipp, der meine Arbeitslosenperspektive erst die rechte Würze. Ja. Kindel. Naja, und so reich ist man als Arbeitsloser ja nun mal nicht. Was heißt nicht so reich? Ja, gar nicht reich eigentlich, auch wenn das System heutzutage recht fortschrittlich ist. Was heißt denn recht fortschrittlich? Ja, dass zum Beispiel ein Abschluss mit so alten festgefahrenen Strukturen stattfindet. Was denn für ein Abschluss? Mit den festgefahrenen Strukturen. Ist doch schrecklich. Was ist denn daran schrecklich? Naja, dass man immer festfahren sagt, wenn man eigentlich vielleicht ja ganz anderes meint. Wieso habe ich das gesagt? Festfahren. Ach so, festgefahren ist aber ein kleiner Unterschied. Warum sagst du das jetzt? Warum betonst du das so? Ja, betone ich doch überhaupt nicht. Was sind denn die Strukturen sonst, wenn ich festgefahren? Ja, scheiße. Ja, toll, ja, das ist ja sowieso. Oh. Da muss man ja auch mal ein bisschen differenzieren. Wir kommen ja irgendwie nicht richtig weiter. Ja, da ist ja aber auch ein scheiß Thema. Ist das alles eine Scheiße? Ja. Ah, oh Mann, ist das alles doof. Ja, ist nun mal so blöde. Ach, ist das alles blöde. Traurig. Ach Mann, ist das traurig. Ah, oh Mann, jetzt bin ich schon wieder fertig. Ja. Jetzt möchte ich schon wieder nicht mehr leben praktisch. Ach komm, jetzt übertreib nicht. Warst du da schon mal in der Debes-Dingster-Zentrale? Was? Na, da wieder Mercedes-Dings. Ach so, da am Potsdamer Platz, meinst du? Ein schöner Selbstmordbrücke. Wenn man da hochfährt und runterspringt, ist man tot. Ehrlich? Ja. Aber oft ist es noch nicht passiert, oder? Nee. Es machen einfach viel zu wenige. Aber viel zu wenig und wenn, dann die Falschen. Meinst du, wir wären die Richtigen? Ja, warum nicht? Ich springe aber, glaube ich, nicht von so einem Hochhaus. Wieso nicht? Na, weil ich das überhaupt nicht will. Schließlich habe ich noch was vor heute Nachmittag. Nee, nicht, dass du das nicht willst. Du kannst es nicht. Naja, mein Gott, wenn ich nun mal Termine habe. Na, sag mal, denkst du, ich bin hier so ein Knecht der Uhr? Ja, du vielleicht nicht, aber ich muss nun mal heute zu dieser scheiß Rubinlasertherapie. Was willst du denn da machen? Endlich mal mir dieses Tattoo hier in der Achselhöhle entfernen lassen. Was wie denn bitte? Ja, wie gesagt, mit Rubinlasertherapie. Wurde so weggebrutzelt. Wie lange dauert denn das? Ja, die haben was von 4 Stunden gesagt. Naja, dann geht's. Weil das ist ja auch eine wichtige Angelegenheit, da muss man sich die Zeit schon mal nehmen. Ist wichtig, ein Leben ohne Tattoos zu führen. Ja. Bis auf wenige Ausnahmen. Ja, das Kruzifix am Unterarm bleibt natürlich. Das sieht super aus. Das ist auch das älteste. Die sind Freunde eines Mannes, Matthäus, Markus und Johannes. Kennst du den Song? Logisch. Super. Jesus Skins. Von daher bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher mit der Debes-Zentrale. Wieso denn? Weißt doch, Christentum und Freitod vertragen sich nicht besonders gut. Willst du denn lieber eine Irrenanstalt? Nein, natürlich nicht. Ja, siehst du? Okay, wir treffen uns einfach um Punkt 5 vor der Debes-Zentrale. Ich muss jetzt los. Gut. Wenn was dazwischen kommt, ruf mich auf dem Handy an. Du willst noch eine Weisheit auf dem Weg? Was? Brauchst du noch eine Weisheit auf dem Weg? Welche denn? 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. Und die Herren Politiker, die sind alle doof. Und die Herren Politiker, entscheiden, erst mal waschen. Die sind alle doof, die wollen nur unser Geld. Alle, wie sie da sind. Herren Politiker. Die sollen doch erstmal einen durchziehen, bevor die was entscheiden, die Dummen. Die sind doch alle doof, die wollen nur unser Geld. Alle, wie sie da sitzen. Und schuld daran sind die Amerikaner und die Russen und auch wir, wo wir es zulassen, dass es Atomkraft gibt. Dann sieht es ganz schlecht aus für alle. Dies hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Fritz, aktuell. Bei der Präsidentschaftswahl in den USA haben so viele Menschen gewählt wie schon seit 40 Jahren nicht. Bis zu 120 Millionen Menschen wollten ihre Stimme abgeben. Das ist eine Quote von etwa 60% der Wahlberechtigten. Vor 4 Jahren lag die Wahlbeteiligung noch bei etwa 51%. Jüngste Meinungsumfragen sagen einen knappen Sieg des demokratischen Kandidaten Kerry voraus. Das Meinungsforschungsinstitut Gallup sieht Kerry mit 48%, vor Bush mit 47%. Reporter Carsten Schmiester sagte im Fritz-Interview, wann mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Wenn wir viel Glück haben und alles geht deutlicher als erwartet, dann rechnen wir eigentlich nach 3 Uhr deutscher Zeit etwa nachts mit einem ersten verlässlichen Trend. Es kann aber auch gerne der frühe Morgen werden. Das ist sozusagen die zweite Version. Wovor wir alle Angst haben, ist, dass irgendwelche Anwälte in einem ganz knapp umkämpften Staat wie Ohio irgendeine Klage einreichen, die das Ganze wieder um Tage, wenn nicht sogar Wochen verzögert. Das ist weniger wahrscheinlich als beim letzten Mal, aber man kann es eben auch nicht ganz ausschließen. Bei der US-Präsidentschaftswahl hat es auch dieses Jahr wieder viele Beschwerden gegeben. Eine von unabhängigen Wahlbeobachtern geschaltete Hotline verzeichnete rund 20.000 Anrufe. Ein Sprecher sagte, vor allem aus den Staaten, in denen die knappsten Ergebnisse erwartet würden, kämen Anrufe. Ein befürchtetes Chaos sei aber ausgeblieben. In Berlin fiebern Tausende Amerikaner und Deutsche auf Wahlpartys einer Entscheidung bei der Wahl entgegen. Mehr als 400 geladene prominente Gäste verfolgen die Berichterstattung von CNN, NTV und RTL in der Bertelsmann-Repräsentanz unter den Linden. Die Anhänger der Bush-kritischen Wahlinitiative Vote 44 zittern im Tränenpalast für ihren Favoriten Kerry. Mehr Infos zur US-Präsidentenwahl hört ihr im Fritz-Info um 12:30. Gerald! Ja, bitte. Ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber Diese Prozentzahlen sind doch scheißegal bei der Ami-Wahl, oder? Die geht doch dann irgendwie nach Wahlmännern. Wahlmänner? Letzte Mal hat auch Gore auch prozentual, hat auch viel mehr gehabt als Bush. Ja. Naja, gut. Gut. Ich will nicht, man war jetzt okay, nicht drin, Kritik, aber naja, irgendwas muss man ja melden, oder? Ja, 48% Wahlmänner für Kerry. Wahlmänner? Nee, ja. Stimmen. Doch, 48% Wahlmänner stimmen. So sieht das nämlich aus. Nein. Gerald, du alter Trickser! Was? Pass auf, dass sie dich nicht als Wahlbeobachter nach Usbekistan schicken. Doch, da möchte ich mal gerne hin. Ja, super. Okay, raus! Wo Korruption zu haben. Du möchtest raus, oder? Ja. Raus! Raus. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ach, der arme Kollege Kötter Heinrich, dann wird er von mir hier noch so journalistisch angemacht. Dabei ist er doch praktisch nur der Hiobsbote, der da vorlesen hat, was man hier auf dem Zettel schreibt. Und damit habe ich es jetzt wirklich auch nicht besser gemacht, ist egal. Kinder, wir reden über den Max-Liebermannschen Zustand. Man kann nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Was macht man da? Das ist praktisch, wer da seelisch sich mit mir im Gleichklang befindet, wer sich in dieser Richtung hin artikulieren möchte, wer einen Song mit Schmackes von Ernst Busch in exorzistischer Absicht zu genießen weiß, der kann sich hier zu Hause fühlen. Dit ist deine Sendung und dit ist, ich bin inzwischen, früher habe ich ja quasi noch freiwillig Berliner, heutzutage ist man ja praktisch drauf verpflichtet, hier besonders regionale Identität herzustellen. Unser Berlin und Brandenburg, unser Preußenwetter, Tempelhof darf nicht sterben und also so, von daher, dit ist eure Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oder eben, Kinder, könnt ihr ummachen, wollen wir uns mal nicht vormachen, schön halbautomatischen Anrufbeantworter anrufen, wenn er hier nicht zu Worte kommt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und noch eine letzte Warnung. Sagt nicht, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, wenn ihr euch nicht wirklich verdammt sicher seid, dass ihr euch Gedanken gemacht habt. Und wenn ihr euch nicht auch in der Lage seht, dann auf Bezug dahingehende Fragen meinerseits dann in überzeugender Weise, Art und Weise Auskunft geben zu können. Jetzt kann man sich mal überlegen, kann schneller, oh Mann, ey, nee, ich glaube nur, dass ich mir Gedanken gemacht habe, ich weiß es aber auch nicht so genau. Jetzt kann man schnell nochmal auflegen und dann vielleicht nochmal, also dann nochmal überlegen. Und wenn man sich jetzt Gedanken gemacht hat, ach Mensch, dann rufe ich doch nochmal an, dann muss man die Nummer hier wählen. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eiche. Ah, nee, ist ja auch scheiße, klingt ja so, als ob keiner anruft. Ja, hallo, wer bist denn du? Hi, ich bin der Mike. Mike? Jo. Mike. Jetzt ohne so ein urgermanischer Name, oder? Ja, du weißt doch, der Mike aus dem Schwabenland. Ja, aber da ist ja was den Vornamen betrifft, die Amerikanisierung schon weit fortgeschritten. Genau, der Mike aus dem Schwabenland, der Ersatzteile herstellt. Ja, genau. Oder irgendwie im Maschinenbau warst du doch tätig, oder? Richtig, genau. Was, wofür stelltest du was her? Für Autos auch? Nee, auch unter anderem, ja. Wofür Pressen Autos? Pressen. Was? Pressen baue ich. Pressen? Jo. Pressen. Jo. Pressenfreiheit. Dafür sind sie damals im Osten auf die Straße gegangen, 89. Naja, gut, du hast im Schwabenland. Mike. Ja, du, da gibt's so ein schönes Motto von Tonsteine Scherben. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, aber wie? Das ist ja klar, die Ansage, der stimmt man zu, da unterschreibt man gerne, wenn da jetzt eine Unterschriftenaktion wäre. Aber wie macht man denn das kaputt, was einen kaputt macht? Was macht denn dich kaputt? Ach du, was mich kaputt macht, das sind so viele Kleinigkeiten, die einen kaputt machen. Ja, hast wobei wir wirklich. Wobei wir blöderweise heute bei den Großigkeiten sind eigentlich. Ja, aber große Sachen gibt es auch genug. Ich sage, du kannst ja auch einen Rucksack nehmen, anstatt die Plastiktüte, damit hast du deine Erfahrungen auch schon gemacht. Ja. Ich habe ja eine Plastiktüte, aber ich hab Schweizer Wertarbeit. Das ist eine Plastiktüte, die ungefähr 4 oder 5 Jahre hält. Ah ja. Die immer wieder, ist meine Sendungsplastiktüte. Aber trotzdem ist doch Plastik scheiße. Ja, aber ist, glaube ich, ökologisch abbaubar. Zerfällt unter Sonnenstrahlen und bei Bakterienbefall. Ja, das ist immer, immerhin was. Von daher muss ich die mal im Dunkeln aufbewahren, meine Sendungsplastiktüte. So, nee, aber jetzt lass uns mal über die großen Sachen reden. Ja, welche liegen denn da dir schwer im Magen? Also, die Kleinigkeiten, klar, das nervt irgendwie total, oder? Wenn man so jetzt gewissermaßen so die Welt so als Zahnbelach, wie so Zahnbelach erleben muss eigentlich und sich wo unwohl fühlt. Ich fange jetzt mal an, ganz klein in Deutschland, und zwar mit den Atomtransporten. Ja. Gegen die man was unternehmen kann oder unternehmen muss. Ja. Dass man endlich mal die Atomtransporte abschaltet. Ja, genau, gut. Ach so. Ja. Einfach mal so, ich sag, das sind einfach die Anfänge, wo jeder was dazu beitragen kann. Aber da bist du ja dann möglicherweise auch so Castor-stoppender Demonstrant? Ja, bin ich auch, ja. Ja. Ich sage, ist ja nicht weit weg von hier, Neckar-Westheim und ja, und da fängt es dann halt an. Alles, was von Frankreich nach Gorleben hochfährt oder nach Aarhus, fährt alles durch Baden-Württemberg und da muss man einfach dabei sein. Ja. Da bist du dann auch dabei? Ist es sonst? möglich ist, ja, zeitmäßig. Wenn ich bei jedem Transport, sonst wäre ich wirklich bald jede Woche unterwegs. Aber Gott, echt? Transportieren die so häufig? Man kriegt man ja hier ja nicht mit. Ja, man kriegt gar nichts mehr mit. Die wird von der Presse totgeschwiegen. Das ist ein großes Problem. Stimmt. Am Anfang war die Presse groß mit dabei, selbst auf N24 und so weiter. Und heute wird es totgeschwiegen. Ja, ja. Ach, da bist du dann schon doch so politisch engagiert, dass du jetzt sagst, Atomtransporte nicht mit mir dagegen demonstrieren. Ja klar, ich sage, ich habe damals angefangen, da wie es losging mit dem NATO-Doppelbeschuss. Ja, Beschiss, ja. Beschiss, ja. Da wollten wir hier in Tuttlingen die Pershing-Raketen stationieren, beziehungsweise in Kreis Tuttlingen. Ja. Und damals war die Zeit von RAF, eure Gemeinhof kommt ja auch von Tuttlingen. NPD, Martin Musklug, war auch alles Tuttlingen. Da hat man einfach angefangen, sich politisch zu engagieren. Und seitdem mache ich eigentlich, was ich machen kann. Ja, wie weit bist du denn eigentlich vom Kernkraftwerk Fessenheim weg? Das ist ja da aber eher weiter unten im Westbadischen praktisch, ja, oder? Ja, das ist Freiburg, hinter Freiburg, oh je, das sind ja 150, 180 Kilometer. Ach so, das ist ja aber, wenn es mal richtig die Kacke am Dampfen ist, das sind ja auch keine Entfernung, oder? Da ist Philippsburg und Neckarwestheim näher dran, die sind 100, 120 Kilometer weg. Ach so. Die sind also näher dran, das ist Stuttgarter Raum. Naja, gut, aber 150 Kilometer, also sagen wir mal, bei jetzt so, wenn es richtig losgeht, dann ist ja egal, ob 120 oder 150, ja, ne? Keine Rolle mehr, nee. Das macht ja keinen, ja. Spielt keine Rolle mehr. In der Schweiz wollen sie ja jetzt auch die Berge unterhöhlen und ihren atomaren Schrott dahin verkarren. Das ist gerade ein Steinbruch weg von der Grenze. Hm. Also ich bin hier in sehr politisch aktiven. Das heißt also, wenn dir da was irgendwie auf der Seele brennt, dann gehst du schon raus demonstrieren. Ja, anders kann ich meine Meinung gar nicht kundtun. Ich muss was machen. Ja. Und wie gesagt, das kaputt machen ist halt in dem Sinne einfach von stören, von Kosten verursachen, damit endlich was unternommen wird. Mhm. Na Mike, dann danke ich dir für deinen Anruf. Jo. Und hätte jetzt so eine Musik, die, glaube ich, wie die Faust aufs Auge passt. Ja. Die dir als Castor-Demonstranten, kennst du den Song von Joseph Beuys, er wurde vorhin schon mal quasi von einem Hörer angespielt? Sagt im Moment gar nichts. Mensch, kennst du nicht? Na, das ist aber im Grunde fast die, sollte ja fast die Hymne der Castor-Transportgegner sein. Ja, ich habe immer Schwierigkeiten mit Namen. Weißt du, wenn ich die Lieder höre, dann ja, weiß ich. Okay, ja, wobei direkt so ein Liedersänger ist er ja nicht, ist er tendenziell auch eher bildender Künstler. Aber dann hört er den Song mal an. Mike, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, ja? Man hört sich wieder. Genau, tschüss. Bis dann mal, ciao. So, hier kommt jetzt Joseph Beuys mit der eine oder andere, der schon mal so einen Videoschnipselvortrag besucht hat. Der wird auch ein Bild vor Augen haben. Der sollte sich jetzt zurücklehnen, die Augen schließen und versuchen, die Bilder herbeizuzaubern. Die anderen können sich auf einen politisch korrekten, gleichwohl doch gewisser Bizarrheit nicht entbehrenden Song von Joseph Beuys, habt ihr schon mal gehört? Ja, ist nicht, erste Beuys Group praktisch, ist eigentlich nicht so direkt ein Sänger, was man hier so ansatzweise auch hört, aber eben ein großartiger Song, der dann auf einen amerikanischen Wahlabend eben auch wie Arsch auf Eimer, wie ein Schmutzerstock ins Auge passt. Joseph Beuys Sonne statt Reagan. Und da eben das charmante Wortspiel Regen und Reagan, der damalige amerikanische Präsident Joseph Beuys. Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert, da kommt Regen, bringt Waffen und Tod und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Ob Polen, Mittelosten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Er will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen. Doch ein Krieg um hirnverbrannte Ziele. Der läuft nicht wegen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinem Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus. Nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West. Kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West. Kalten Krieg an die Pest. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie. But the people of the States don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost. Auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West. Kalten Krieg an die Fest. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob West, ob Ost. Auf Rakete muss Ost. Wir wollen Sonne statt Regen. Ohne Rüstung leben, ob Ost, ob West. Kalten Krieg an die Fest. Wir wollen Sonne statt Regen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich werde ja hin und wieder dann gefragt, wo kriegt man denn diesen wunderbaren Boys-Song her? Wo kriegt man denn diesen wunderbaren Boys-Song her? Das ist gerade ein prima Sampler erschienen, eine Doppel-CD mit Protestsongs. Protestsongs.de heißt die, bei Lieblingslied Records. Wer sich dann ein bisschen näher informieren will, www.lieblingslied-records, Records dann mit C geschrieben, records.de, lieblingslied-records.de, eine Doppel-CD, auf der, wir haben vorhin gehört, Helge Schneider vertreten ist, eine eher aktuelle CD, eine eher historische CD, auf der aktuellen die Ärzte, die Zitronen, Tokotronic, Jan Delay, Sterne, alle, Rocco Schamoni, Helge Schneider, Lassie Singers, Fanny Van Dan mit Kapitalismus, Feeling B, Herbst in Peking, Sando. Auf der anderen, eher historischen CD von Bab oder über Bettina Wegner, Josef Beuys, Slime. Mit Deutschland muss sterben, Lindenberg, Otto, Tonsteine, Scherben, bis hin zu Ernst Busch mit No Susanna, auch massenhaft vertreten, total schicket Doppel-CD, Doppel-Album, protestsongs.de heißt es, unter www.lieblingslied-records.de weitere Informationen zu haben, durchaus extrem empfehlenswert, ein wunderbares Album, viel bekannter Kram und dann aber eben auch Entdeckung. Helge Schneider, diesen Politiker sind doch alle doof, kannte ich vorher zum Beispiel nicht, habe ich da entdeckt. So, Kinder, wir telefonieren weiter hier zum Thema, was macht man, wenn man gerade mal so das Gefühl hat, dass man eigentlich überhaupt ja nichts machen kann, aber doch gleichzeitig das Gefühl hat, dass man was machen müsste. Wem es ähnlich geht, wer Vorschläge hat, und jetzt so sagen wir mal Kastorf-Transporte, ist ja dann auch eine ganz praktikable Möglichkeit, wenn gleich eben auch im Nachhinein den Befehl beschleichen muss, dass man zwar was gemacht hat, aber geholfen hat es auch nicht. Nichtsdestotrotz will ich hier nicht pessimistischer erscheinen, als ich bin, oder defitistischer als ich bin. Das hier ist die Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Also ist die Nummer, unter der man mich direkt kriegt. Ansonsten kann man sich auch an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Und da so Sachen sagen, pöbeln, sich beschweren, Vorschläge machen, regimekritische Anmerkungen tätigen. Hallo, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Pascal. Hallo, Pascal. So, wann hat dich denn das letzte Mal das Gefühl beschlichen, dass man was machen müsste, du aber nicht weißt, was und warum und dass es sowieso keinen Sinn hat? Warte mal, ich mach mal zuerst das Radio aus. Du versuchst ja noch Überlegungszeit zu verschaffen. Jetzt letztens, wo ich meinen Führerschein machen wollte, und das geht schon seit mehreren Monaten so, dass ich es nicht schaffe, mich irgendwie dort anzumelden. Wir wollen es mal nicht vormachen. Die Welt wird nicht leiden darunter, dass, wenn du keinen Führerschein hast. Im Grunde wird es der Welt sogar besser geben, weil du dann natürlich nicht Auto fährst. Im aber Verkehr jetzt gewissermaßen gehen, Leute, die Straße versuchen zu überqueren, nicht gefährdest und außerdem durchaus ökologisch dann agierst. Wenn ich Fahrrad fahre, dann gefährde ich auch die Straße. Nee, stimmt doch nicht. Wenn du mit Fahrrad, wenn du mit deinem Fahrrad 100 fahren kannst, dann würde ich dir eine gewisse, wirklich grobe Gefährlichkeit zugestehen. Ja, 60, 70. Du mit dem Fahrrad 70? Ha, ha, nein, 60 ha, ha. Geht schon. Ach, du doch nicht. Geht Quatsch. Klar. Doch. Ach, Blödsinn. Ist doch blöd, ist doch völliger Quatsch. Du schaffst doch keine 60 Stundenkilometer. Nein, mit dem Fahrrad. Sache, die ich gerne mache. Also wenn du richtig rintrittst, dann schaffst du irgendwie 27 Stundenkilometer. Nee, jedenfalls ist das eine Sache, die ich gerne machen möchte und irgendwie nicht. Oh, sag mal, du willst mich aber verarschen. Wir reden jetzt irgendwie George W. Bush, Castor-Transporter abschmelzen, Polkappen. Und du kommst hier mit deinem bepissten, Führerschein. Warte mal, was ich da nicht geschafft habe. Führerschein. In Deutschland wollen sie alle Führer sein, oder? Hast du lange im Untergang gesessen? Du sollst immer nicht Bruno Ganz gucken. Ah ja. No. Nein, das jetzt irgendwie jetzt bist du aber echt daneben. Führerschein. Gut. Ist doch irgendwie, also jetzt mal ehrlich, ich würde ruhiger schlafen, wenn du den Führerschein nicht machst. Ja. Mag sein, ja. Jetzt bist du fertig, so ist es. Letztens irgendwie dahingeschmissen, dass ich mir überhaupt keine Gedanken um die Umwelt mache. Und sieht so aus. Ja. Worüber machst du denn Gedanken? Über deinen Führerschein? Zum Führen, ja. Ab Führerschein, genau. Ich will auch ein Führer sein. Genau. Nee, an was für Themen hast du denn gedacht? Seit wann hörst denn du zu? Seit ungefähr 4-5 Minuten. Herzchen, dann hör mal noch ein bisschen genauer zu und dann kannst du dich hier in der Diskussion. Du kannst dich doch nicht an einen Wild, an eine hitzig diskutierende Runde von Leuten setzen und sofort ins Gespräch mischen. Das war aber eine grobe Unhöflichkeit. Was waren denn die Themen vorher? Nein, sag dir nicht. Das musst du selber rauskriegen, genau. Gut. Tschüss. Tschüss. Das ist hier keine Anrufsendung, sondern eine Zuhörsendung, in der man hin und wieder auch dann mal anrufen darf. Aber erst, wenn man sich Gedanken macht und weiß, worum es geht. Hallo? Ja, Tachin. Wer bist denn du? Ich bin der Tim. Mein lieber Scholli, warum rufen denn heute überhaupt nur Kerle an? Na, haben wir eben geklärt mit der weltpolitischen Lage. Geht um Politik, genau. Da kommst du irgendwie nicht so richtig an Mann. Sag mal, das klingt jetzt aber auch frauenfeindlich. Ich frage, warum rufen nur Männer an? Ja, es geht eben um Politik. Ja, das hast du jetzt mit der Antwort schon vorgegeben. Ja, jetzt mir mal die Schuld. Du hast gesagt, es geht um Politik. So, du studierst Politikwissenschaft? Dann meinen die immer, also irgendwie, also Reaktionen möglich, jedenfalls sowas Trockenes oder so und irgendwie. Trockenes, ja. Sagen die? Wieso denn? Ja, die stellen sich da irgendwie das. Eben genau den Schrott vor, irgendwie, der so da im Fernsehen oder in der Zeitung oder unter Politik dann da sozusagen. Wieso denn? Ne, der ist doch nur aber gerade ja nicht trocken. Der wird doch irgendwie jetzt gewissermaßen immer total entertainmentmäßig angefeuchtet, oder? Was so Politik betrifft. Ja, sicherlich. Also dann ist ja die Frage, wie viel Politik dann das überhaupt noch ist. Oder naja, ich meine, ja. Oder was. Wie, mit welchen Gefühlen hörst du denn hier so einen Song von Helge Schneider und wie? Und die Herren Politiker. Alle, die sie da sind, wollen unsere Kohle. Die sind, alle doof. Alle doof, genau. Ja, ich meine, geht da wahrscheinlich schon in Richtung Verschwörung, also möglicherweise in Richtung Verschwörungstheorie. Nee, da bringt er doch bloß zusammen so ein deutsches Grundgefühl zum Ausdruck, oder? Also wenn du auf die Straße gehst, dann, die Politiker, die sind da irgendwie alle doof, die sind unfähig, die Wirtschaften nur in ihre eigene Tasche, die müssten mal wissen, die verdienen sie dumm und dämlich. Oder? Ist das Standard, was Helge Schneider da singt? Möglich, ja, scheint so, ne? Weil Leute interessieren sich dann auch nicht. Sag mal, du studierst jetzt Politikwissenschaft. Ja. Oder nicht? Also, ja, ja oder nee? Ich denke darüber nach, wie ich es tun sollte oder so. Ah, ob du es tun, also ach, du studierst noch nicht, überlegst, doch, aber doch, das... Doch, doch, also... Wie lange denn schon? Schon so seit einer Weile, schon seit 8 Semestern so ungefähr. Boah! Ja, ja, so lange durchgehalten, also sozusagen. Da musst du ja schon ganz schön doof sein, oder? Um mal bei Helge Schneider zu bleiben, nach 4 Jahren Politikwissenschaftsstudium? Ach ja, und ich bin heute nicht in der Party da im JFK. Irgendwie, wo ihr vorhin... Da JFK waren. Ist auch echt ein dankbarer Ort für eine Präsidentenwahlparty, oder? Du, du, du, du. Wie sollen wir alle an Dallas denken? Mein lieber Scholli, die ihn feiern irgendwie bei JFK? Wir müssen so Kopfschussparty und die anderen Tränenpalast. Und die anderen Tränenpalast. Ja, mein Lieber, der Kerry hat aber dann irgendwie, sieht schlecht aus für John. Das ist irgendwie so ein Export, ja. Was ist so ein Export? Ja, dass die amerikanischen, dass dieses amerikanische Wahl-Event irgendwie so globalisiert wird schon, dass es eben ja. Auch hier so Ami-mäßig abläuft. Wobei, da ist ja Deutschland aber auch dankbarer Boden, oder? Ja, am Sonntag haben mich fünfmal am Nachmittag Jörn erschreckt, die unbedingt Halloween feiern wollten. Absolut, ja, ja, die dann mit ihren Masken da vorm Ding saßen und immer Süßigkeiten erpressten. Und nachmittags gucken sie die amerikanische Familienserien. Ja, und ansonsten ist der Berliner aber auch so bescheuert partygeil, dass du, glaube ich, wirklich irgendwie die lange Nacht der Herrentoiletten machen könntest und sich würden sich wahrscheinlich 500.000 Einheimische durch die Stadt wälzen und sagen, ey, wieder ein Event, da muss man hin, da muss man dabei gewesen sein und die BVG richtet Shuttlebusse ein. Mein lieber Scholli, was lässt dich denn, wenn du an Politik denkst, verzweifeln, nicht schlafen, traurig werden. Nicht schlafen. Um den Schlaf bringen. Denke ich an Politik in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Ja. Ja, also Deutschland mit Sicherheit, ja doch. Also das echt? Ist möglich, ja. Wobei hier jetzt immer nur Etepetete und gemütlich zu, oder? Etepetete und gemütlich, ja doch, Komfort, ja. Ja, also ich meine jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt mal die, also Etepetete wenn man nicht viel weiter zurückgeht als, sagen wir, die letzten 30, 40 Jahre, dann ist es doch irgendwie eins der friedfertigsten Völker der Welt. Lass uns 50 Jahre zurückgehen, zum Beispiel. Bestimmt, also ich glaube, also es ist... Ja, wenn man jetzt auch mal ein bisschen hier Belgrad bombardieren, naja, machen wir mal ein Auge zu. Macht man mal Auge zu, so, aber ansonsten... Also, oder? Deutschland macht dich jetzt irgendwie unruhig? In welcher Beziehung? Naja. Politik in Deutschland oder politische Situation in Deutschland? Ja, vielleicht dann auch schon eher irgendwie weltpolitikmäßig oder so. Ich meine, weil du es vorhin davon hattest oder so. Naja, wobei, ich meine, Schröder hat die Wahl damit gewonnen, indem er quasi jetzt gewissermaßen gegen Kriegsteilnahme, Krieg im Irak polemisiert hat. Ist doch schon mal nett. Ist schon mal nett, ja. Das kam dann halt irgendwie so rüber, dass es irgendwie, ja, mit Friedenspolitik kann man ja irgendwie sicherlich stimmen. Naja, bei den Amis offensichtlich nicht so ohne weiteres. aber weil du hast doch gesagt irgendwie, Deutschland. Naja, nee, weil dieses so um den Schlaf gebracht und so. Naja, man fragt sich, was so sein Platz irgendwie ist und so. Du fragst dich, was dein Platz ist. Nee, ja, jeder doch irgendwie so. Sag mal, sitzt du jetzt, schreibst du nebenbei am Computer eine Hausarbeit? Du klingst echt extrem unkonzentriert und dann höre ich natürlich die Tastenklapper. Ja, das Tastenklapper, ne? Der PC steht vor mir. Ja, ja, ja, ja, ja. Das kenne ich, selber. Wenn ich telefoniere, dann bin ich auch nur irgendwie so ein Drittel wach. Was die Kommunikation. Ja, wir müssen auch nicht miteinander reden. Ich kann ja auch weitermachen. Ich kann mir jemand anders suchen. Ja, nee, nee. Zumal also, du jetzt aber auch direkt irgendwas zu sagen nicht hast, eher, oder? Du bist schon echt recht weit fortgeschritten in deinem Politikwissenschaftsstudium. Irgendwie doch reden, aber nichts so, sagen. So wie die anderen irgendwie so, naja, so irgendwie. So, naja, eben diesen Westerwelle-Ton anschlagen. Ah, den Soundbite-Ton. Ja, genau, den Westerwelle-Sound. Der mir durchaus vertraut, nicht unvertraut ist. Kurze Sätze. Ja, mein lieber Freund. Na, dann würde ich mal sagen, ich danke dir für deinen Anruf. Naja, natürlich interessiert mich irgendwie diese Präsidentenwahl. Jetzt versucht er, die Sprecher zu retten. Mich interessiert den Dreck. Glaubst du, dass die Politik, dass die Welt besser wird, wenn Kerry dran ist? Oder die Politik anders? Ja, vielleicht schon, ja. Ach, ist doch eigentlich schon alles irgendwie. Ist doch schon alles. Ja, das ist eine andere Frage, irgendwie, ob es schon. Rollt schon den Berg runter, oder? Das ist die Frage, ob es schneller oder langsamer rollt. Naja, egal, wie. Rollt doch letztendlich geradeaus auch, ne? Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, wiedersehen. Tschüss. So, jetzt hier aber endlich mal die Fessenheim-News. Das ist doch was, was die Leute wirklich interessiert. Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Ja? Die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 29. Oktober 2004. Die zwei Blöcke haben diese Woche die verlangte Leistung dem Netz zur Verfügung gestellt. Besuch der Sicherheitsverwaltung. Am Donnerstag, den 28. Oktober, waren drei Mitglieder der Sicherheitsverwaltung auf der Anlage für einen vorgeplanten Besuch. Sie haben nachgesehen, ob die Verpflichtungen oder verbessernden Maßnahmen, die das Kernkraftwerk entscheiden hat, nach Inspektionen oder bedeutsamen Ereignissen richtig respektiert sind und das in den gemeldeten Fristen. Das war den 20. geplanten Besuch der Sicherheitsverwaltung seit Anfangs 2004. 10 Jahre. 10 Jahre ohne Arbeitsunfall mit Krankschreibung in der Hahnherstellung und Kesselschmiedeabteilung. Das wurde am 24. Oktober gefeiert. Willkommen in der Maison des Energies. Die Maison des Energies ist jeden Mittwoch und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Da werden Sie alle Produktionsweisen, um Strom herzustellen, entdecken. Die Wasserenergie, die Atomenergie, die Erdwärmeenergie, die Sonnenenergie und die Windenergie. Die Maison des Energies befindet sich neben Wasserkraftwerk von Fessenheim. Besichtigung für angemeldeten Gruppen an folgender Telefonnummer: 00 33 3 89 83 51 23. Wir wiederholen: 00 33 3 89 83 51 23. Die Besichtigung ist kostenlos. Andererseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und Informationen über EDF bei www.edf.fr auf Internet finden. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören. Party in Fessenheim. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Es geht durch die Welt ein Geflüster. Arbeiter, hörst du es nicht? Das sind die Stimmen der Kriegsminister. Arbeiter, hörst du sie nicht? Es flüstern die Kohle- und Stahlproduzenten. Es flüstert die chemische Kriegsproduktion. Es flüstert von allen Kontinenten. Mobilmachung gegen die Sowjetunion. Arbeiter, horch, sie ziehen ins Feld und schreien für Nation und Rasse. Das ist der Krieg der Herrscher der Welt gegen die Arbeiterklasse. Denn der Angriff gegen die Sowjetunion ist der Stoß ins Herz der Revolution. Und der Krieg, der jetzt durch die Länder geht, ist der Krieg gegen dich, Prolet. Nimm die Gewehre zur Hand, zerschlag die faschistischen Räuber. an Fritz in Rathenow, dann 102,6. Fritz Info. 0.33 Uhr, das Wetter in der Nacht bleibt es wolkig, aber meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad. Morgen erwarten uns viele Wolken und teilweise auch Nieselregen. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. In den US-Staaten, Indiana und Kentucky haben die ersten Wahllokale geschlossen. In beiden Staaten wurde ein Sieg für den republikanischen Amtsinhaber Bush erwartet. Dieses Jahr haben bei der Präsidentschaftswahl so viele Menschen gewählt wie schon seit 40 Jahren nicht. Bis zu 120 Millionen Menschen wollten ihre Stimme abgeben. Das ist eine Quote von etwa 60% der Wahlberechtigten. Mittlerweile sagen Meinungsforschungsinstitute einen knappen Sieg des demokratischen Kandidaten Kerry voraus. Terroristen haben einen Anschlag auf das Bernabeu-Stadion in Madrid geplant. Laut den spanischen Behörden wurden dabei 4 Verdächtige entsprechende Pläne gefunden. Die Terroristen wollten demnach bei einem Spiel von Real Madrid einen verheerenden Anschlag verüben. Die Industrie- und Handelskammer Frankfurt-Oder wirft Jugendlichen auf Lehrstellensuche vor, nicht mobil genug zu sein. In einer Nachvermittlungsaktion seien 250 Stellen angeboten worden, die nicht vor der Haustür lagen. Davon wurden dem Verband zufolge nur 5 angenommen. In der Fußball-Champions League hat Werder Bremen gegen den RSC Anderlecht gewonnen. Das Spiel ging 5:1 für Werder aus. Und in der deutschen Eishockey-Liga haben die Berliner Eisbären gegen die Kassel Huskies 1:0 gewonnen. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung: Stadtautobahn Berlin A111 Oranienburg stadteinwärts Richtung Berlin-Charlottenburg. Im Tunnel Ortskern Tegel ist der rechte Fahrstreifen heim. Unfall blockiert. Ansonsten gute Fahrt für euch. So klang Musikunterricht früher. So klingt Musikunterricht heute. Und so klingt Musikunterricht mit Fritz. Denn Fritz und die Modern Music School Berlin kommen in eure Klasse und machen Spezialunterricht im Fach dreiste Musik. Mit den Fritz Soundgarden Moderatoren und Musikexperten Paul van Dyk, Jakob Kranz, Olli Massiv, André Langenfeld und Radio Fritze Stefan Michmer. Dazu die Modern Music School Berlin mit professionellem Musikequipment. Erfahrt zur Abwechslung mal etwas über Musik, die euch wirklich interessiert, und beginnt selbst Musik zu machen. Gewinnt eine Unterrichtsstunde dreiste Musik. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr unter fritz.de und im Radio. Fritz. Solche Töne der Demokratie habe ich bisher vermisst. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Demokratie hat viele Gesichter. Mal ist sie schlichter, dann demonstriert sie, dann wieder schlägt sie zu und lässt keinen in Ruhe. Mit anderen Worten, das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Oder über. Demokratie, Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit. Mal ist sie samt. Gemeinwesen muss nicht nur die Kasse stimmen. Dann kommen wir wieder nach vorn. Und Sie sollten das mitmachen. Nun Wohlstand überwiegt. Woran das wohl liegt? Wie werden wir wieder flott? Das ist die Frage, die jeden bewegt. Und das ist Demokratie. Langweilig. Wisconsini. Seien wir froh darüber. Ich erkläre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben. Alle vier Jahre wird wieder gewählt, wird wieder jeder von jedem gequält. Ärgern wir uns nicht. Das ist das wahre Gesicht. Darum verirre dich nicht. Bleib im Garten Eden und hör dir an die Rede. Dann kommen wir wieder nach vorn. Wo keiner eingehalten werden kann, dort bliebe man nicht vier Jahre dran. Denn das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ob es einem schmeckt oder nicht. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Seien wir froh darüber. Ich bitte, die Häufigkeit der Zwischenrufe zu unterlassen, weil sie störend wirken. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Noch einmal. Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie. Ich fasse zusammen. La, la, la, la. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, das eben war Andreas Dorau. Das jetzt müsste sein Jan-Hendrik Becker. Wo bist du denn jetzt? Das jetzt ist Jan-Hendrik Becker und ich bin bei der Bertelsmann-Repräsentanz unter den Linden. CNN, NTV, RTL und das Aspen-Institut haben eingeladen und das ist das totale Kontrastprogramm zu der Veranstaltung vorher, Uni-Wahlparty am JFK-Institut. Hier ist nichts universitär, hier trägt man Schlips, hier hält man sich gerade. Hier werden dann auch Häppchen serviert, Markenprodukte werden auf Silbertablettchen durch die Menge gereicht, dazwischen immer mal wieder Großbildleinwände, auch gerne kleinere Bildschirme, auf denen diverse Nachrichtensender zu empfangen sind. Es laufen auch die neuesten Zahlen aus den USA und alle Menschen hier gucken ganz interessiert, ganz wichtig vor allen Dingen auch und auch ein bisschen gespannt. Von den Wänden überall blau-weiße Deko und an der Tür grüßt dann ein Mann mit Carrie-Maske. Das täuscht aber nur darüber hinweg, dass es tatsächlich hier relativ konservativ zugeht. Deshalb neben mir auch Nicolas Zimmer, Fraktionsvorsitzender der CDU in Berlin. Und Nicolas wird mir jetzt mal sagen, wer sein geheimer Kandidat für die Wahl ist. Dreimal dürfen wir alle raten. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich denke, dass Bush es machen wird, wenn auch knapp. Und ich glaube im Endeffekt, auch wenn man das hier in Europa mal ein bisschen anders betrachtet, dass sich Kerry und Bush im Wesentlichen gar nicht so sehr unterscheiden in vielen Positionen, wenn wir uns gerade über den Irakkrieg unterhalten. Und so gesehen weiß ich, dass es in Deutschland da eine ganz klare Präferenz für Kerry gibt. Ich glaube, Bush wird es machen und ich kann auch nicht verhehlen. Ich glaube, dass Bush auch der richtige Kandidat ist. Nicolas, du bist ja selber noch gar nicht so alt. Das kannst du auch nicht verhehlen. Wie ist denn das überhaupt mit deiner Pro-Bush-Meinung unter allen anderen Menschen so alleine zu stehen? Fühlst du dich manchmal nachts vorm Schlafengehen ganz einsam, weil du einer der wenigen bist, die Bush gut finden? Nicht wirklich. Ich kann damit ganz gut leben. Also wenn man einen ausgeprägten Charakter hat, kommt man damit ganz gut klar. Nicolas hat einen ausgeprägten Charakter, das wissen wir jetzt. Nicolas hat eben gerade bei seinem Salatteller übrigens die roten Tomaten übrig gelassen und ein paar grüne Salatblätter waren auch noch da, die er absolut nicht anfassen wollte. Ansonsten geht das hier so langsam aber sicher weiter und ich weiß auch nicht, ob das hier eine wirkliche Wahlparty wird oder ob das eher so eine Sache wird, bei der man dann nachher sich gegenseitig nochmal die Hand schüttelt und sich die Visitenkarten reicht und dann sagt, naja, jetzt gehen wir mal schlafen und morgen früh, da treffen wir uns dann wieder entweder am Bankomaten im CDU-Fraktionsvorstand oder aber in jeder anderen gesellschaftlich relevanten Gruppe wieder. Ja, soweit das hier. Vielen Dank. Schöne konservative Party wünsche ich dir noch. Halte dich an die Tomaten. Ja, ja. Okay, tschüss. Danke. So, weiterhin die Berichterstattung hier mit der Kollegin Marquardt. Hallo. Ja, hallo. Also ein bisschen neidisch bin ich ja auf die schönen Häppchen auf den Silbertabletts, aber ich glaube, von der Stimmung her habe ich die wesentlich bessere Party erwischt. Immer noch im CineStar, im Sony Center am Potsdamer Platz in Berlin. Denn hier kann man ja herkommen, ohne was zahlen zu müssen. Man muss auch keinen Schlips tragen und Anzüge werden sowieso vor der Tür abgegeben. Hier gibt es ganz viel Alkohol zu trinken und leckere Sachen zu essen, frittierten Kram und ganz viel Eiscreme. Und das nehmen auch sehr, sehr viele Leute in Anspruch. Das ist wirklich rappellvoll. Und ich weiß nicht, ob man es wirklich bis 2 Uhr aussetzt, denn erst um 2 soll ja hier so ein Kinosaal aufgemacht werden, wo dann auch weiter eben Fernsehprogramme übertragen wird, was auch schon die ganze Zeit hier passiert. Es ist mega heiß und man merkt eigentlich nur an einer Sache, dass man nicht in Amerika ist. Es ist nämlich zugequarzt, ja. In den USA würde hier natürlich auf so einer Veranstaltung absolutes Rauchverbot herrschen. Das ist hier leider nicht so. Trotzdem finden viele Leute den Weg hierher und haben offensichtlich auch eine gute Zeit. Und in der Regel sind es Amerikaner, die sich hier einfinden, um wahrscheinlich nicht alleine auf dem Sofa traurig vor sich hin zu sitzen und die ganze Zeit zu denken, okay, ich habe jetzt meine Briefwahl gemacht. Ich kann jetzt eigentlich nur warten und beten, dass mein Kandidat gewinnt. Es ist auch so, dass viele Deutsche hierher kommen, wie zum Beispiel Carsten und Daniel. Ich grüße euch ganz herzlich. Hallo. Hallo. Sagt mal, warum seid ihr hier? Warum guckt ihr euch das nicht im Fernsehen zu Hause an, wo es gemütlich ist? Naja, das ist ja langweilig, allein so eine Wahl anzugucken. Ich denke, die Wahl, die ist super polarisierend, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und deshalb schaut man sowas in der Gruppe an. Das macht mehr Spaß. Was glaubst du denn, Carsten? Wer macht das Rennen heute Nacht? Also ich glaube, Bush wird das Rennen machen, aber Kerry, ja, für Kerry schlägt mein Herz da, ja. Ah, okay, aber euch ist schon klar, dass ihr im Prinzip bis morgen früh um 8 hier sein müsst, um alles mitzukriegen, Daniel? Ich denke, wir werden noch viel länger warten müssen, da wird sich ja morgen früh noch nichts tun. Nachdem jetzt schon tausende von Anwälten von Republikanern und Demokraten aufgefahren wurden, denke ich mal, werden wir erst in ein paar Wochen wissen, wer der Präsident ist. Ich habe das mal vorher gecheckt. Also ihr habt ja jetzt rein beruflich gar nichts so mit den USA zu tun. Ihr habt da auch nicht studiert und habt jetzt keine besonderen engen Verhältnisse zu dem Land. Warum ist es trotzdem so wichtig für euch, hier jetzt heute Abend zu sein und euch das hier anzugucken? Naja, zum einen ist das eine private Entscheidung, warum ich hier bin. Das ist etwas, was uns alle angeht, diese Wahl. Zum anderen hat es bei mir doch schon ein bisschen berufliche Gründe. Ich arbeite für eine Austauschorganisation, also die viel mit Amerika zusammenarbeitet, Highschool Year, Au Pair etc. Und natürlich machen sich die Leute da auch Gedanken jetzt auf politischer Ebene. Okay, also insofern kann ich das schon nachvollziehen. Die Nacht wird lang. Die Leute bereiten sich vor, holen sich Kaffee, obwohl auch sehr viele Bierflaschen hier die Runde machen. Und für ganz nette Unterhaltung ist auch gesorgt. Es gibt hier einen Klavierspieler, Andrew Short. Der hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Laufe der Nacht, wenn die Zahlen reinkommen von den jeweiligen Bundesstaaten, das ist ja wirklich, das zieht sich ja bis in die frühen Morgenstunden, hat er sich vorgenommen, zu jedem Bundesstaat eine extra kleine Melodie anzustimmen auf seinem Klavier, sodass man dann, wenn die Zahlen aus New York kommen, New York, New York hört. Oder so stelle ich mir das jedenfalls vor. Also das ist eigentlich ganz schön. Live-Musik gibt es hier zum Angucken. Es gibt Fernseh, also CNN-Übertragung zum Angucken. Es gibt Essen und Trinken. Es ist heiß. Es sind viele, viele Menschen hier. Und wirklich eine ganz schöne Stimmung. Also insofern, wer diese Nacht noch nichts vorhat und morgen auch nicht, der sollte sich hier zum CineStar am Potsdamer Platz bewegen und erlebt eine Wahlnacht, wie sie in Amerika, glaube ich, auch nicht anders verlaufen würde. Super, der CineStar am Potsdamer Platz, ein Hort der Rauchfreiheit. Nicole, ich danke dir. Ja, bitte. Keine Schön. Rauchfreiheit. Ich bin für Rauchfreiheit. Ja, na, ich ja auch für. Du hast ja gesagt, ich bin da wird gegen dir Rauchfreiheit. Raucht. Du bist gegen Rauchfreiheit. Ja, ich bin für. Verbote, Rauchpolizei. Schön an die sowjetische Wand stellen und erschießen. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und wir schauen wieder vor. So, Kinder, eins muss ja da gemacht werden. Und zwar der halbautomatische Anrufbeantworter vom letzten Mal angehört werden. Das ist seine Nummer. Ihr könnt dann da auch immer noch anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Die Freiheitsliebe, Herr Kollegen, ist aber auch wirklich nicht besonders ausgeprägt, oder? Muss man ja doch mal feststellen an der Stelle. Hallo, ich bin der Ole aus Eisenhüttenstadt und das Band des halbautomatischen Anrufs. Frau Kuttner, Eckewolle, meine Stimme ist heute ein bisschen belegt, hört sich das an. Aber ich muss dir sagen, es ist ja unfassbar. Kannst du dir das vorstellen, dass ich wirklich eine schwarze Rose bin? Ich habe doch letztes Mal mit so einem Kumpel mit dir da telefoniert, den du auch da mal über Sendung gehabt hast. Und ich kann dir sagen, dass der mich letzte Woche, und jetzt halt dich bitte fest, mir morgens nach deiner Sendung, nicht weil du eine schlechte Sendung hattest, sondern morgens nach 1 Uhr, nachdem du dann Feierabend gemacht hast, hat der mir doch tatsächlich die Fresse hier in meiner Wohnung poliert. Also es ist wirklich kein Quatsch, da hat der mich hier wirklich geschlagen. Jedenfalls bin ich total bedient im Moment. Mir tut das Kreuz weh, mir tut der Brustkorb weh, das Nasenbeinbruch und so weiter. Also sag mal, ich habe ja wirklich immer das Glück, dass ich immer Leute hinterherlaufe, die irgendwie schön dufte kriminell sind. Liegt es an mir oder liegt es an den Leuten? Also ich weiß nicht. Gut, ich werde jetzt den Arzt aufwechseln und so weiter und so weiter. Ich lege jetzt auf und tschüss. Ich wollte ja nur mal feststellen, dass es also, sag ich mal, enormte Deckel für Töpfe gibt. Das ist mein Beitrag zu dieser Sendung. Auf Wiederhören. Ist die Ratte in der Kirche? Denkt sie, bin ich klein. Soll die Ratte in die Kirche? So groß mein Magen, das ist fein. So, Kuttner, Konfuzius hier nochmal. Also ich finde es ungerecht, dass Jakob moderieren darf und ich nicht. Also ich meine... Sie sind der König? Also ich habe sie nicht gefehlt. Hilfe, Hilfe, ich werde unterdrückt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Die Vereidigung des brandenburgischen Ministerpräsidenten Platzek hat mich mal auch wieder auf etwas aufmerksam gemacht, wovon ich eigentlich dachte, das muss doch allmählich, darf es doch gar nicht mehr geben. Der hat nämlich die religiöse Eidesformel gebraucht, die da auf die Worte endet, so wahr mir Gott helfe. August Bebel würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was die Leute, die sich Sozialdemokraten nennen, wie die noch im finsteren Mittelalter drinstecken. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so froh war ich noch nie? Ich bin's noch mal, ich wollte nur mitteilen, ich bin ganz total begeistert von diesem Jakob, dem kleinen Jakob, der die Sendung übernommen hat von dir, Kuttner, der die ganze Zeit moderiert und die Fragen stellt an die Hörer. Hut ab, Hut ab. Eine, ich sag mal, wieder eine Sternstunde im Radio, Radio. Also Hut ab, Jakob, hast du Dufte gemacht. Also ich bin echt begeistert. Oder wie man so schön sagt, außer Haus oder aus dem Häuschen. Tschüss. Ja, hallo, ich bin Ole. Ja, und ich möchte quatschen. Pappalapapp! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Der folgende Text ist von aus den Tagebüchern von Sylvia Plath. Mein Englisch ist nicht besonders gut, ich versuche mal richtig zu pronouncen. I came out of the house, across the street, a little before 12, sick with unfulfilled longing, alone self-refiling. And there, miraculously, was the August night. It had just rained, and the air was thickened with warm damp and fog. The moon, full pregnant with light, showed strangely from behind the small frequent clouds, poised like a picture puzzle that had been broken with light in the back, outlining each piece. There seemed to be no wind, but the leaves of the trees stirred restless, and the water fell from them in great drops, and the pavement, with a sound like that of people walking down the street. There was a peculiar smell of mold that leaves decay in the air. The two lights over the front steps were haloed with a hazy numbness of mist, and strange insect fluttered up against the screen, fraggled with wing thing and blinded, dazed, numbed by the brilliance. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Rollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Schilder, ihr Redner, du hast das Wort, rede, Genosse Mauser. Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten, Gaulgeschichte, du Hinks. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links. Wollen den Schinder zu Schanden reiten, links, links, links. Blaujacken, hey, wann greift ihr an? Fürchtet ihr Ozeanschirme? Wurden im Hafen euch eurem Kahn rostig die Panzertürme? Lasst den britischen Löwen brüllen, zahnlos fletschen des Sphinx. Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links, links. Keiner zwingt die Kommune zu Willen, links, links. Dort hinter finster schwerem Gebirg liegt das Land der Sonne brach. Quer durch die Not- und Elendsbezirk stampft euren Schritt millionenfach. Droht die gemietete Bande mit stählerner Brandung rings. Russland trotz der Entente. Links, links, links. Russland trotz der Entente. Links, links, links. Seeadler auch sollte verfehlen, Altes sollte uns blenden. Kräftig der Welt ran an die Kehle mit proletarischen Händen, die ihr kühn ins Gefecht saust, Himmel sei Flaggen beschwingt. Ewer schreitet dort rechts aus, links, links, links. Ewer schreitet dort rechts aus, links, links. So, musikalisch ist es jetzt alle zu Ende. Busch gegen Busch haben wir unser Schärflein zur Wahl in den Vereinigten Staaten von Nordamerika beigetragen. Viel Zeit ist nicht mehr. Ich würde mal sagen, dass wir noch so eine Art Schnelldurchlauf Thema heute war ja tendenziell eher, was kann man machen, wenn man weiß, dass man eigentlich nichts machen kann. Vielleicht nochmal so eine Art Schnelldurchlauf wäre jetzt noch so, sagen wir mal, den Zweisatz-Statement. Einen 1-2-3-Satz-Statement unbedingt loswerden will, der jetzt ganz schnell hier die Telefonnummer. Warte, und dann ist aber Schluss. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Also jetzt kriegen wir hier Spreche, sondern hallo, du kannst schnell aber zum Schluss sagen. Ja, hi, ich würde mal sagen, dass man in die Politik gehen sollte. Super, ist ja eine Ansage. Tschüss! Kick mal an, die einzige, erste, letzte Frau. Hallo? Ah ja, hallo? Hallo? Ja! Hallo? Ja, so ein, zwei Satz-Statement. Ja, wunderbar. Na ja, los! Guten Tag, das ist ja wundervoll. Ja, ihr Gespräch wird's nicht mehr, habe ja, ich eben schon gesagt. Ja, das ist einfach das Verrückte. Also du hast es einfach wirklich völlig geil thematisiert, finde ich. Na, das ist doch mal das schön. Das ist einfach wirklich das Ding. Überleg dir das mal. Hast du dir schon mal überlegt, du selbst, warum Demokraten in Amerika nicht gerne Internetadressen preisgeben? Nee. Wegen www. Deswegen? Ja, genau deswegen. Und das musst du dir einfach auch mal merken. Okay. Ich habe auch noch einen Titel. Na, mach ganz schnell. Und der Titel ist, und dann lege ich auch sofort auf, ist einfach Universal Soldier von Buffy Sainte-Marie. Ach so, oder von Donovan. Okay, das war eine Ansage. Hallo? Hier noch ein letzter Satz. Ja, hallo? Ja. Hast du meine E-Mail gekriegt mit dem Ofenlied? Nee. Hallo? Doch, habe ich gekriegt. Ofenlied ist das nächste Mal dran. Darum geht's jetzt nicht. Hallo? Ja, hallo? Ja, man kann nichts machen. Man muss nur versuchen, das Leben so. Na ja, gut. Hallo? Ja, hi. Ja. Hier, Mensch. Statement. Lang nicht gehört, Statement. Ja, na, Martin sagt, iss mal eine Currywurst. Sie ist eine Currywurst. Okay, hier noch eine letzte Ansage. Klar, ich wollte nochmal von der Politik zu Brecht kommen. Ist das was? Ja, der hofft auch ein Gespräch. Kein Gespräch mehr. Sag was oder lass es sein. Gotti, beam mich hoch. Hier das Statement? Ja, Kuttner, wir müssen uns noch bei Konfuzius entschuldigen. Nee, ich nicht. Hallo? Ich sag nur Amerika gegen Amerika. Mehr möchte ich nicht sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hier noch ein letzter Satz. Wer die Welt zum Feind hat, hat keine falschen Freunde. Hier noch ein letzter Satz. Nee, hier noch ein letzter Satz und dann ist Schluss. Danke, Jakob, aber... Ja. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Nächste Woche geht's weiter, oder? Schön, prima, wieder Sprechfunk. Nächsten Dienstag, 22 Uhr. Tschüss, ciao, Tschüssikowski. Und in 8 Wochen wissen wir dann, wer der neue amerikanische Präsident ist und werden merken, ist... Ureal. Naja. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Dir bei selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Ist sie dein Mondenschatten als mein Gefährte mit? Ist sie dein Mondenschatten als mein Gefährte? Aktuell. Bei den Präsidentschaftswahlen in den USA haben in den ersten Staaten die Wahllokale geschlossen. In Indiana und Kentucky ist Präsident Bush wie erwartet in Führung gegangen. Bei der diesjährigen Wahl haben so viele Menschen gewählt wie schon seit 40 Jahren nicht. Bis zu 120 Millionen Menschen wollten ihre Stimme abgeben. Das ist eine Quote von etwa 60% der Wahlberechtigten. Jüngste Meinungsumfragen sagen einen knappen Sieg des demokratischen Kandidaten Kerry voraus. Mit ersten Ergebnissen ist erst gegen 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit zu rechnen. Bei der US-Präsidentschaftswahl hat es auch dieses Jahr wieder viele Beschwerden gegeben. Eine von unabhängigen Wahlbeobachtern geschaltete Hotline verzeichnete rund 20.000 Anrufe. Ein Sprecher sagte, vor allem aus den Staaten, in denen die knappsten Ergebnisse erwartet würden, kämen Anrufe. Ein befürchtetes Chaos sei aber ausgeblieben. In Berlin fiebern tausende Amerikaner und Deutsche auf Wahlpartys einer Entscheidung bei der US-Wahl entgegen. Mehr als 400 geladene prominente Gäste verfolgen die Berichterstattung von CNN, NTV und RTL unter den Linden. Die Anhänger der Bush-kritischen Wahlinitiative Vote 44 zittern im Tränenpalast für ihren Favoriten Kerry. Fritz aktuell mit Gerald Kötter-Heinrich. Mehr Infos zur US-Präsidentschaftswahl hört ihr im Fritz-Info um 13:30. Fritz. Night Flight. Um 1:04 mit Frauke Niemeyer. Tag auch.